umgeworfen wird. Es ist aber gleichzeitig auch ein sehr kritisches Thema, gerade auch in der SPD. Und ich bin davon überzeugt, dass wir als SPD, die sich auch gerade in dem Wahlkampf befindet, gut daran tun, dieses Thema jetzt auch zu diskutieren und uns auch der Kritik ganz offen zu stellen. Ich bin auch der Meinung und auch der Hoffnung, dass das Thema noch nicht ganz entschieden ist. Und ich freue mich auf die Anregung und auf eine gute Diskussion hier in dieser Veranstaltung. Ich glaube aber, dass wir das Thema Netzsperren oder Internetkontrolle durch den Staat, so wie ihr das formuliert habt, nicht isoliert betrachten dürfen. Wir brauchen eine breite gesellschaftliche Debatte über neue Medien. Eine gesellschaftliche Debatte darüber, wie wir im Internet Beteiligungsmöglichkeiten schaffen können, gerade für junge Leute, um was gegen Politikverdrossenheit zu tun. Eine Debatte aber auch darüber, wie wir verhindern können, dass diejenigen, die offline sind, von denjenigen, die online sind, abgehängt werden. Und nicht zuletzt auch eine Debatte darüber, was wirklich wirksame Instrumente gegen Kinderpornografie gerade im Internet sein können. Insofern, glaube ich, gibt es eine ganze Reihe an Themen, die hier heute Abend Thema sein werden. Ich freue mich auf die Diskussion mit Marit, mit Eckhardt und mit Ihnen und euch allen und wünsche uns eine schöne Veranstaltung. Kann kein rechtsfreier Raum sein. Und deshalb müssen wir uns darüber unterhalten, wie Sören eben auch schon richtig gesagt hat, wie finden wir vernünftige Regeln, damit umzugehen. Weil es ist viel einfacher, wenn irgendetwas Strafbares im realen Leben bei uns in Deutschland passiert, dann haben wir dafür Regelungen. Dann haben wir Gesetze, dann haben wir Strafverfolgungseinrichtungen und alles Mögliche. Das heißt, wir können damit umgehen. Wenn aber etwas im Netz passiert, dann ist das wirklich ein WWW und nicht nur ein D. Und das muss man einfach sehen. Wir haben in Deutschland also andere Zugriffsmöglichkeiten als im weltweiten Raum. Und die Diskussion, die also jetzt um das fragliche Gesetz tobte, zu Recht tobte und gegebenenfalls auch noch zur Auseinandersetzung auffordert, die hat natürlich da ihren Hintergrund. Und zwar war es so, dass im Ende August 2008 das erste Mal der Präsident des Deutschen Bundeskriminalamtes nachgedacht hat über Internetkontrolle oder Internetsperren. Dann hat Frau von der Leyen den Vorschlag aufgegriffen, und zwar im Zusammenhang mit der Vorbereitung einer UNO-Konferenz gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern. Diese beiden Punkte sind dann zusammengekommen, weil Frau von der Leyen als Familienministerin natürlich was machen wollte gegen sexuelle Ausbeutung, insbesondere eben bei Kindern natürlich. Und sie hat dann im Januar 2009 bekannt gegeben, dass sie zusammen mit dem Bundeskriminalamt und Providern Internetsperren aufbauen will. Also, oder das Internet filtern lassen will. Die Bundesregierung hat daraufhin im April 2009 Verträge geschlossen mit 5 großen Providern. Die anderen haben nicht mitgemacht. Aber mit diesen 5 Providern wurden Verträge geschlossen. Die sind befristet bis zum Jahr 2010. Dann laufen sie aus. Und diese Verträge sind die Grundlage dafür, dass die Infrastruktur, die dann später also immer wieder Thema wurde, aufgebaut wird. Bis dahin hatte auch das Parlament überhaupt noch gar nichts damit zu tun, weil die Regierung kann eben solche Verträge abschließen. Das Ganze sollte dann auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden. Und das ist geschehen durch einen Gesetzentwurf, der auch noch im April dann schon vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Und wenn das Bundeskabinett einen Entwurf verabschiedet hat, ist damit ja noch nicht ein Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen, sondern das kommt dann eben in den Bundestag. Und dieses Gesetz oder dieser Gesetzentwurf behandelte die Bekämpfung von Kinderpornografie im Internet. War aber angesiedelt im Telemediengesetz. Das hat dann ja zu sehr viel Protest geführt, unter anderem zu der bekannten Online-Petition, die also 130.000 Unterschriften gehabt hat. Also wirklich eine unendliche Menge. Die Diskussion ist selbstverständlich auch mit den Fraktionen im Parlament entsprechend geführt worden, überhaupt keine Frage. Und es gab dann als erstes, das ist aber auch völlig normal im parlamentarischen Verfahren, eine öffentliche Anhörung zu diesem Gesetzentwurf. Das ist ein völlig normales Verfahren. Ob nun Petition oder nicht, ist egal. Wenn irgendwo Zweifel bestehen an einem Gesetzentwurf oder Fragen auftauchen, die diskutiert werden, sei es in der Öffentlichkeit, sei es in der Fraktion, ist es völlig normal, dass wir Anhörungen machen und uns zu den Anhörungen Fachleute von allen Institutionen, Organisationen und Betroffenen, um es mal so irgendwie zu formulieren, die Leute einzuladen und sie zu Wort kommen zu lassen, damit sie uns als Fraktionen im Bundestag beraten, was möglicherweise aus ihrer Sicht an einem Gesetzentwurf falsch oder eben gegebenenfalls auch richtig sein kann. Also ein ganz normales Verfahren. Die Anhörung hat sich natürlich auf den Gesetzentwurf bezogen. Und das war dann auch das, was eben so ganz breit in die Öffentlichkeit ging. Der Hauptkritikpunkt in dieser Anhörung war die Speicherung personenbezogener Daten. Es gab aber auch weitere Kritikpunkte, die wir dann, also einfach ins Grundgesetz und solche Dinge, die wir dann also entsprechend alle aufgenommen haben. Wir haben dann zwischen den Fraktionen verhandelt. Eckhard Fischer war also beim größten Teil der Verhandlungen dabei, oder wahrscheinlich bei allen, ja? Bei allen, schön. Weil wir arbeiten als Parlamentarier immer arbeitsteilig, das heißt, ich bin in dem Fall, weil ich nicht im entsprechenden Ausschuss bin, dann bei den Verhandlungen nicht dabei, aber deshalb habe ich ihn extra hierher gebeten, damit wir eben den Fachmann der Fraktion, der also bei den Verhandlungen dabei war, auch insbesondere für Rückfragen dann eben hier habe, weil da gibt es also möglicherweise ja doch also detaillierte Fragen, die man dann also vernünftig beantworten sollte. Jetzt vielleicht kurz zu dem Gesetz. Das Gesetz sollte, oder der Gesetzentwurf zunächst ja, sollte regeln, kinderpornografische oder verhindern, kinderpornografische Seiten leicht aufrufen zu können, also als Zugangserschwernis. Der Gesetzentwurf verpflichtete die Provider zur Sperrung gelisteter kinderpornografischer Webseiten sowie zur Umleitung auf eine Stoppmeldung. Das und allgemein auch bekannt. Das Bundeskriminalamt stellt den betroffenen Anbietern täglich eine Liste zu, auf der also die zu sperrenden kinderpornografischen Inhalte zur Verfügung, also die Adressen der kinderpornografischen Seiten zur Verfügung gestellt werden. Davon betroffen sind alle Provider, die mehr als 10.000 Kunden haben. Die Sperrlisten sollen vertraulich bleiben, das macht ja auch Sinn. Und eine Strafverfolgung allein wegen des Aufrufs einer gesperrten Seite wird also im entsprechenden Paragraphen des Zugangserschwerungsgesetzes, des Erschwernisgesetzes untersagt. Vorgesehen ist, dass das Bundeskriminalamt eine Sperrliste führt, auf der die Domainnamen, die IP-Adressen und die URLs von kinderpornografischen Webseiten sowie auf Kinderpornografie verlinkende Seiten dann indiziert werden, wenn eine Löschung ausgeschlossen ist oder viel zu spät und nur unter größten Schwierigkeiten erfolgen könnte, also wenn es nicht in angemessener Zeit umgesetzt werden kann. Das BKA soll wöchentlich eine anonymisierte Aufstellung über die Anzahl der Zugriffsversuche pro Seite erhalten. Und das Gesetz ist befristet und es sieht Bußgelder vor, wenn die Provider ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses wird allerdings in Teilen eingeschränkt, weil das muss man dann einfach machen, wenn man eben den Zugang auf kinderpornografische Seiten erschweren will. Und jetzt zu den Unterschieden, also zu dem, was wir dann rausgehandelt haben, weil uns der Entwurf von Frau von der Leyen natürlich nicht gefiel. Wir haben uns konzentriert auf vier wesentliche Punkte, um das Gesetz zu entschärfen. Und das ist dann eben auch mit ganz großer Mehrheit angenommen worden, und zwar mit 389 Ja-Stimmen zu 128 Gegenstimmen. Also das ist im Bundestag eine sehr, sehr breite Mehrheit, die da zustande gekommen ist. Kam aber eben wirklich nur zustande, weil wir diese Änderungen vorgenommen haben, die den Entwurf also wirklich sehr grundlegend verändert haben. Zum einen ist es so, der erste Punkt ist, dass wir also eine spezialgesetzliche Regelung mit Befristung vorgenommen haben. Zunächst sollte der Entwurf des Telemediengesetzes verändern und dann hätte man im Prinzip auch ausweiten können auf andere Seiten. So ist es so, dass das Spezialgesetz eben wirklich total beschränkt auf kinderpornografische Seiten. Und das ist eben der Punkt, dass also egal, wer auch immer bei uns Bauchschmerzen hatte wegen des freien Internets oder des freien Zugangs, wir also alle gesagt haben, wir müssen bei fast allen politischen Entscheidungen in Berlin abwägen zwischen verschiedenen Interessen. So, und der Punkt ist einfach bei der Kinderpornografie, da ist es einfach so grauslich, dass wir sagen, das können wir nicht durchgehen lassen. Und wenn wir zwei Mütter gegeneinander abwägen müssen, dann wiegt also die Zugangserschwernis zu Kinderpornografie derart schwer, dass wir dafür gegebenenfalls auch bereit sind, dann andere Dinge hinzugeben. Also von daher Spezialgesetz ausschließlich bezogen auf Kinderpornografie, auf nichts anderes. Wer also sagt, das Gesetz könnte auch auf andere Dinge oder nun könnte man ja, weil die Infrastruktur aufgebaut ist zur Filterung, der irrt insofern, als dass die Infrastruktur schon wegen der Verträge aufgebaut wurde und das Kinderpornografie-Zugangserschwerungsgesetz wirklich nur auf Kinderpornografie bezogen ist, es aber natürlich nach der Wahl jeglichen Gesetzgeber freisteht, gegebenenfalls neue Gesetze zu machen. Ist auch klar. Theoretisch könnte man sich natürlich überlegen, dies und das und das und das, gefällt uns alles nicht. Und das wollen wir sperren. Dann müsste es aber ein eigenes Gesetzgebungsverfahren geben. Und das würde mit Sicherheit auch wieder entsprechend in der Öffentlichkeit bewertet werden, um es mal etwas diplomatisch auszudrücken. Also wir haben nicht vor, im Sozialdemokraten weitere Sperren zu errichten, ganz im Gegenteil. Wir beschränken auf Kinderpornografie und das war uns eben unendlich wichtig, dass wir das gemacht haben. Außerdem ist es so, dass das Gesetz automatisch zum 31.12.2012 außer Kraft treten soll. Es muss also neu bewertet werden und in der Zwischenzeit soll eine Evaluierung stattfinden. Das ist zum Beispiel auch eine Forderung, die sehr häufig erhoben wird in Bezug auf Gesetze. Weil wir schaffen uns ja auch entsetzlich viel Bürokratie immer wieder mit neuen Gesetzen. Und wahrscheinlich kennen alle die Forderung, wir müssten, wenn wir neue Gesetze machen, auch eine Halbwertszeit einbauen. Also eine automatische Überprüfung oder ein Ende oder irgend sowas. Und genau das ist bei diesem Gesetz erfolgt. Das haben wir ja längst noch nicht bei allen Gesetzen. Bei diesem Gesetz ist es Erfolg. Man will auch gucken, wie funktioniert es. Insbesondere deshalb, weil wir ja gesagt haben, wir wollen das Subsidiaritätsprinzip verankern und das heißt also löschen vor Sperren. Für uns ist ganz wichtig, dass wir kinderpornografische Seiten löschen, statt sie zu sperren. Kommt natürlich auch immer wieder der Einwand, ja, ihr schafft es also nicht, den Zugang komplett zu verhindern. Richtig, das ist das Problem, dass wir ein World Wide Web haben, dass wir also auf Anbieter aus anderen Ländern nicht den Zugriff haben, wie wir ihn auf Anbieter aus Deutschland haben. Und das ist genau das Problem. Deutschland können wir löschen, bei anderen müssen wir sperren oder auch stoppen, umleiten und hoffen, dass das erstmal Leute abschreckt. Weil wer also versehentlich auf die Seite klickt, der wird durch eine Stoppmeldung oder eine Umleitung oder wirklich gebremst. Ne? Der macht nicht weiter. Der sieht also, hier ist irgendwo ein Stoppschild, dann kommen die Warnungen dazu und so weiter. Wenn er es versehentlich macht, geht dann nicht weiter. Und genau das wollen wir auf jeden Fall. Und ansonsten wollen wir den Leuten also zumindest das Unrechtsbewusstsein, was sie offenbar von selber nicht haben, sehr, sehr deutlich vermitteln. Deshalb also in jedem Fall löschen vor Sperren. Die ursprüngliche Version des Gesetzentwurfs sprach nur von Sperren. Und das war uns eben nicht genug, sondern wir wollten wirksam werden an der Stelle. Der dritte Punkt, um den es geht, das ist die Kontrolle der BKA-Listen und die Rechtsschutzmöglichkeiten der Betroffenen, die auf diese Listen kommen. Weil es kann ja passieren, dass also Leute auf, oder Adressen auf diese Sperrliste kommen, die in Wirklichkeit überhaupt keine kinderpornografischen Angebote mehr machen. Also die irgendwie fälschlich drauf. Und da war eben im Gesetzentwurf auch keine Regelung drin, wie man das also irgendwie verhindert, wie man da also wieder rauskommt oder so. Also da war ja immer die Frage, wer kontrolliert denn eigentlich die, die da also beim BKA kontrollieren? Und dann gab es also eine ganz eigenartige Konstellation, weil wenn das BKA Adressen auf diese Listen nimmt, die da eigentlich nicht drauf gehören, dann muss das ja jemand bewerten und beurteilen. Und wer kann das eigentlich nur bewerten? Das können eigentlich nur Leute, die eine Gerichtsbefähigung haben, also eine richterliche Befähigung haben. Und wo siedelt man die an? Möglichst nah bei dem, der da die, ne? Also wo setzt man die hin? Möglichst da, wo also die Listen aufgestellt werden oder wo sie eben geliefert werden. Und das heißt, wir haben gesagt, wir brauchen also ein unabhängiges Gremium mit Richterbefugnis, das beim BKA sitzen soll. Ich sage jetzt mal bewusst sitzen soll. Weil die sind natürlich nicht dem BKA unterstellt. Das ist klar. Sondern die sind also unabhängig davon und kontrollieren diese Listen. Und das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Nee, Moment, die sind gar nicht beim BKA, die sind beim Datenschutzbeauftragten. Genau, nicht beim BKA. Beim Datenschutzbeauftragten. Und der Datenschutzbeauftragte hatte sich beschwert, was sie bei ihm zu suchen haben. Da sie aber das BKA kontrollieren müssen, das ich habe nicht versprochen, da sie das BKA kontrollieren müssen und es auch natürlich um Datenschutz geht, müssen die also Richterbefähigung haben, beim Datenschutzbeauftragten angesiedelt sein, der will die nicht haben, der ist aber auch nicht ihr Dienstvorgesetzter oder sowas, sondern sie sind eben auch von ihnen unabhängig. Aber da es um Datenschutz geht, sollte es beim Bundesdatenschutzbeauftragten angesiedelt sein. Das war also der nächste Punkt. Und der letzte ist dann also der Datenschutz an sich. Da ist es auch so, dass der Gesetzentwurf das genaue Gegenteil vorsah, weil die Änderungen, die wir reingebracht haben, sagen jetzt, die Daten, die da aufgenommen werden, die da gelistet sind, die dienen der Prävention, die dienen nicht der strafrechtlichen Verfolgung. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, dass also die Tatsache, dass also zum Beispiel jemand auf diese Seiten Zugriff nimmt und dass seine Daten dann also irgendwie gespeichert werden, dass das nicht dazu führen darf, dass jemand, der zum Beispiel versehentlich draufkommt, dann also nachher einer Strafverfolgung ausgesetzt ist. Auch das muss ausgeschlossen werden. Und das war für uns eben ganz wesentlich, oder es waren die wesentlichsten Punkte überhaupt, die wir also umsetzen wollten. Und nachdem wir dann Einverständnis hatten in der Großen Koalition, und das ist bei jedem Gesetz, was wir im Moment machen, so, dass also beide Fraktionen einverstanden sein müssen, weil sonst passiert nichts. Wenn aber nichts passiert wäre an dieser Stelle, dann hätten wir eben diese Änderungen, die wir ausgehandelt haben, nicht gehabt. Die Ursprungsversion wäre gewesen, mit Verstößen gegen Datenschutz, mit dem der sowieso aufgebauten Infrastruktur, die nicht geregelt gewesen wäre, im Telemediengesetz und dann eben mit dem Grundsatz sperren statt löschen vor sperren. Das waren also die vier Knackpunkte, ja, um die es ging. Und wenn wir das nicht gesetzlich geregelt hätten, dann wäre durch die Verträge und durch diesen Gesetzentwurf gegebenenfalls, wäre die Handhabung eben eine ganz andere gewesen. Das wollten wir verhindern, deshalb hielten wir dieses Gesetz absolut für nötig. Und wir haben dann also die entsprechenden ausgehandelten Änderungen eingebracht, formal in den Bundestag, und dann den Gesetzentwurf mit den entsprechenden Änderungen beschlossen, mit der großen Mehrheit, die ich schon genannt hatte. So, und jetzt kommt der Punkt, dass das Gesetz ja im Moment immer noch nicht in Kraft ist. Und da ist also eine Sache, da muss ich Eckhard Fischer eben wirklich auch sehr loben und ihm danken, dass er da also auch in diesen Runden immer darauf hingewiesen hat, mehrfach und immer wieder und immer nachdrücklich. Und das ist auch die Funktion, die die Fachleute unserer Fraktion dafür haben, dass die eben wirklich auch Dinge, die, sei es die Regierungsvertreter oder die Parlamentarier, nicht so drauf haben als Details, weil wir dann irgendwo sehen, was wollen wir politisch, aber wie man das dann umsetzt, sodass es auch schnell in Kraft tritt, da braucht man eben auch ein bestimmtes, nicht nur fachliches Fachwissen wirklich, sondern auch ein formales Wissen, wie diese ganzen Abläufe funktionieren. Und im Moment ist wahrscheinlich auch den meisten bekannt, ist es so, dass dieser Gesetzentwurf vom Wirtschaftsministerium noch nicht weitergegeben wurde, weil das Wirtschaftsministerium ihn statt in den Bund, in das Gesetz, das beschlossene vom Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz, statt es dem Bundespräsidenten zum Unterschreiben zuzuleiten, hat jetzt das Wirtschaftsministerium es erstmal der EU-Kommission zur Notifizierung vorgelegt. Das war der Punkt, wo Eckhard Fischer immer wieder darauf hingewiesen hat und im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens, weil normalerweise macht man es so, dass man, wenn man sieht, so und so soll das werden, wenn man sich einig ist, wie das werden soll, dann schickt man das schon mal zum Notifizieren, damit das parallel und zeitgleich läuft, damit wir keine zeitlichen Verzögerungen. Das ist nicht passiert, aber zum Glück ist es so, dass am 8.10. die Frist abläuft, innerhalb derer Fragen dazu oder Fragen gestellt werden oder Stellungnahmen abgegeben werden können, von europäischer Ebene aus. Wenn das getan würde, würde sich die Frist, bis das in Kraft treten erfolgen kann, nochmal um einen Monat verzögern. Dann wäre es also nicht der 8.10., sondern der 8.11. Und jetzt gibt es dann schlaue Medien, die sagen, und das Gesetz tritt nicht mehr in Kraft, denn am 27. September ist Bundestagswahl und damit fällt dieses Gesetz der Diskontinuität zum Opfer. So, und das ist schlicht falsch. Es ist schlicht und einfach falsch. Es haben sich irgendwelche Journalisten, die nicht immer hundertprozentig Bescheid wissen, ausgedacht. Weil es insofern falsch ist, weil der Bundestag und der Bundesrat beide dieses Gesetz beschlossen haben. Es muss nur noch vom Bundespräsidenten unterschrieben werden und er wird es unterschreiben, so wie die EU-Kommission sich, sei es geäußert oder nicht geäußert hat, also durch Fristablauf ihr Okay gegeben hat, weil sie keine Einwände hatte. Damit ist das dann erledigt und der Bundespräsident kann unterschreiben und es kann dann eben auch sofort in Kraft treten. Das ist uns ganz wichtig, dass das passiert. Also wie gesagt, es wird nicht der Diskontinuität zum Opfer fallen, weil es beschlossen ist. Im Übrigen ist es auch so, dass mit der Bundestagswahl der Bundestag noch nicht irgendwie außer Kraft und außer Amt gesetzt wird. Auch das wird am 8. Oktober noch nicht der Fall sein, weil der alte Bundestag immer so lange weiter wirkt und arbeitet, bis ein neuer Bundestag sich konstituiert hat. Die Wahl ist noch keine Konstituierung des Parlaments, sondern das erfolgt innerhalb der ersten 4 Wochen nach der Wahl. Meistens auch relativ knapp, also wir schätzen mal so um den 20. Oktober rum wahrscheinlich, ne? In etwa. Wobei der 20. vielleicht dann gerade ein Sonntag ist, dann ist das schlecht, aber also irgendwie meistens, bis die sich so alle verständigt haben, dauert das so fast 4 Wochen, 3,5 oder so. Dann wird sich der neue Bundestag konstituieren, das ist eindeutig nach dem 8.10. Also, dass es eine doppelte Sicherheit gibt, das ist von allen Ebenen beschlossen. Und wird nicht mehr angegriffen und das Gesetz wird mit diesen Änderungen so in Kraft treten. So, und so geht das. Das war jetzt mein Wort zum Gesetz. Dann würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, dann stellt mal eure Fragen. Wir beginnen dann mit der Diskussion. Ja, vielleicht eine Kleinigkeit. Ich bleibe auch sitzen, sonst komme ich ins Blaue. Das Internet hat sich ja in den letzten 10 Jahren zu einem Marktplatz entwickelt, der Kommunikation, des Meinungsaustausches, des Informationsmarktplatzes, aber auch eben der kommerziellen Angebote. Man kann über das Internet durch die dort vertretenen Unternehmen eigentlich alles kaufen, auch Autos, auch Häuser und eben auch Kleinigkeiten. Gerade im ländlichen Bereich ist das ganz wichtig, wenn man nicht unbedingt jeden Einzelhändler vor Ort hat. Das Internet hat sich in einer Weise entwickelt durch kommerzielle Interessen, dass auch die Verbraucher ein sehr starkes Interesse an Kontrolle und auch weiterhin haben. Sie erinnern sich vielleicht an die 190er-Nummern, an diese Dialer, mit denen man oftmals über falsche Links dann auf sehr teure Zugänge ins Internet umgeleitet wurde und dann eine Rechnung gesehen hat von 1000 D-Mark oder später Euro. Es gibt aber auch Unternehmen, die ihre Produkte im Internet anbieten, ohne als gewerblich Tätige das zu kennzeichnen und damit verfallen alle Verbraucherschutzrechte, zum Beispiel das Umtauschrecht, Garantieleistungen, die angeboten werden müssen, wenn man gewerblicher Händler ist. Das heißt, der Gesetzgeber war immer gefordert, das Internet zu regulieren, allein schon aus dem Verbraucherschutz heraus. Und wenn im politischen Raum die Frage auftaucht, kann es der Staat hinnehmen, dass ohne eine Sperre übelste kriminelle Inhalte verbreitet werden, dann muss der Staat auch dafür, für diese Situation, die entstanden ist, eine Antwort geben. Die Antwort ist uns nicht leicht gefallen, insbesondere in der Debatte, in der Auseinandersetzung mit denjenigen, die immer mehr fordern. Die dann eben sagen, ja, es müssen auch alle betrügerischen Absichten gesperrt werden, es muss die ganze braune Soße muss aus dem Internet raus und Urheberrechtsverletzungen ganz schlimm. Diese Punkte können aber nicht im Internet reguliert werden, weil aufgrund der technischen Gegebenheiten jedes Mal, wenn eine Seite gesperrt, blockiert wird, fallen Daten an. Und diese Daten sind auf Servern, und da es sich in unserem Rechtsstaat immer noch um sogenannte Unternehmensdelikte handelt. Also man unternimmt etwas, um auf bestimmte Seiten mit kriminellen Inhalten zu kommen. Das ist ein Offizialdelikt. Der Staatsanwalt müsste immer sofort losmarschieren und die entsprechenden Internetprotokolldaten sich aushändigen lassen und Strafverfahren einleiten. Das ist aber gleichzeitig eine Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses. Und dieses Post- und Fernmeldegeheimnis darf nur verletzt werden, wenn das Rechtsgut, das geschützt werden muss, so hochwertig ist, dass es einen Eingriff ins Post- und Fernmeldegeheimnis zulässt. Und das ist bei Kinderpornografie der Fall. Der entsprechende Paragraph sieht Strafen vor bis 5 Jahre Gefängnis. Das ist eine hohe Strafmaß, das da gesetzt wurde. Bei einer Urheberrechtsverletzung, da sind ein paar tausend Euro an Strafe höchstens. Das ist nicht Ausgangspunkt einer Verletzung des Kostenverhältnisses. Das kann es gar nicht sein. Und deswegen kann dieses Gesetz auch nicht weiterentwickelt werden, um andere unliebsame Entwicklungen im Internet zu stoppen. Es kann nur bei den schwerstkriminellen Inhalten angewandt werden. Und das Einzige, was wir in unserer Fantasie sehen, ist eben das Sperren von Kinderpornografie-Seiten. Das ist nur vielleicht das kleine Ergebnis. Okay, dann fangen wir jetzt mit der Diskussionsrunde an. Habt ihr Fragen? Kevin? Ja, Margit, bezogen auf deinen Vortrag. Ich finde es ja sehr schön, dass man nun meint, man würde dann im Provider lediglich mit einem Ordnungs wie das kalten Geld belegen. Das wäre also, halte ich also für ein bisschen zu preiswert. Ich sage es mal ganz einfach, denn das eigentliche Handeln des Pädophilen ist mit Strafe bedroht. Es gibt ja auch noch andere Dinge, die im Strafgesetzbuch handeln, mit Strafe bedroht sind, die ich aber im Internet wiederfinde. Also sage ich dann, ich gehe jetzt bewusst mal ein bisschen weiter aus, also sage ich dann den hinten in der letzten Kette, der ja weiß, was er letztlich von seinem Kunden kriegt, das kann er ja selber nachvollziehen, den lasse ich dann so mit dem, ich sag mal, ach, du lieber, du tust es ja nicht wieder, also bezahlst du mal 500 Euro oder 1000 Euro, aber und dann wird trotzdem nicht, wenn ich richtig zugehört habe, der eigentliche Verursacher, der ja diese Bilder erstmal produziert hat, ich sag's mal jetzt ein bisschen überzogen und damit auch die Straftat begangen hat, der bleibt dann dabei in dem Fall außen vor, in Anführungsstrichen, aus Datenschutzgründen. Ich formuliere bewusst ein bisschen überspitzt. Und das ist also für mich wirklich nicht nachvollziehbar. Ich habe ja nun auch schon im Strafprozess, ich bin ja nun nicht nur erst seit gestern, sondern auch seit vorgestern beim Landgericht da der Hauptschöffe genug in vielen Dingen tätig gewesen, sodass ich dann aber irgendwo auch vom Gesetzgeber her versuchen muss, die Geschichte in andere Tüten zu kriegen. Das eine ist, dass es vom Zugriff verschwinden muss. So, dann muss ich aber auch den anderen wirklich im strafrechtlichen Sinne auch mit über Beihilfe wirklich mit rankriegen. Denn sonst frage ich mich, Ordnungswidrigkeitengeld, was ist denn das? Da lachen einige Mitmenschen drüber. Aber wenn Dinge wirklich auf die Beihilfe mit heftiger Strafe bedroht wird, dann gibt es wenigstens noch ein paar Mitmenschen, die eventuell zurückschrecken, aber die meisten auch trotzdem nicht, die in ihrem Handeln tätig sind. Also von daher meine ich so ein bisschen, dass dieser Gesetzentwurf in die Richtung ein bisschen, ich sag mal, das Problem ganz vornehm umschifft, um ja keinem weh zu tun, oder sehe ich das falsch? Ist nicht ganz richtig, Armin. Also der Provider, der wird mit einem Bußgeld belegt, das ist richtig, aber dieses Bußgeld sind nicht ein paar tausend Euro oder sowas, wie du eben sagtest, sondern bis zu 50.000 Euro. Das ist, denke ich, schon eine ganze Menge für den Provider. Und die Leute, die dahinter stehen, das hattest du ja auch angemahnt, die also praktisch diese Inhalte überhaupt auf den Markt bringen. Kriminell geworden sind vorher. Das ist ja das, was ich ganz am Anfang sagte. Alles, was in der realen Welt verboten ist, ist auch in der virtuellen Welt verboten. Und die wiederum werden also mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 5 Jahren belegt. Ja, klar. Also von daher ist das Verhältnis, denke ich, schon gewahrt. Also 50.000 Euro ist eine ganze Menge. Und 5 Jahre Gefängnis ist auch eine ganze Menge eigentlich. Ne? Also das ist ja das, was Eckart eben erklärt hat, mit dem entsprechend höhergeltigen Gut oder Recht. Ja, die 5 Jahre, die halte ich dann noch, die Höchststrafe wohlgemerkt, die halte ich dann ohnehin noch ein bisschen gering. Denn mit der Strafbedrohung von bestimmten Handlungsweisen von Mitmenschen, die nun wirklich bezogen auf Kinder wirklich schlimm sind. Dann muss ich aber auch wirklich die Strafbedrohung für die Handelnden, da muss ich aber mal ein kleines Paket oben drauflegen. Ja, aber da musst du auch wieder unterscheiden. Also wir reden so ein bisschen aneinander vorbei. Die Verbreitung der kinderpornografischen Inhalte, also derjenigen, der diese Inhalte erstmal geschaffen hat und verbreitet, okay. Die Verbreitung sind 5 Jahre. Ja. Wenn einer also die Kinder misshandelt, dadurch, dass er muss dann ja eine Grundlage das Vorfeld. Haben. Also das Vorfeld. Die Erzeugung, also immer, während der Erzeugung, die das ist. Genau. Dafür kann er bis zu lebenslänglich kriegen. Also das ist natürlich die eigentliche kriminelle Handlung. Ja. Ne? Also du hast im Grunde 3 Stufen. Ich war jetzt immer so aufs Netz bezogen und darauf. Deshalb habe ich also... Das muss dann auch wirklich mal deutlich werden. Ne? Ja. Dafür haben wir dich, wenn das deutlich wird. Weil das ist auch manchmal so, dass man dann also so direkt in Sachen Gesetz denkt oder sowas, dass du da also die anderen Sachen, die sind ja vorher auch schon gewesen. Ja. Ne? Das ist klar. Das ja, aber, auch schon aber noch nicht verfolgt bislang von den Ermittlungsbehörden. Ja, doch, natürlich. Ja, sicher. Ja. Da habe ich aber meine argen Zweifel. Das Problem ist, wenn es nicht in Deutschland irgendwie zu fassen kann. Ja, aber wir haben in Bezug auf Kinderschutz noch eine ganze Menge nachzuholen. Also da gibt es nun wirklich endlose Themen. Okay. Wir hätten heute genauso gut auch eine Veranstaltung machen können zum Thema Kinderschutz. Wir wären sehr lieb gewesen. Aber haben die Jusos gemacht und haben gesagt, Internet sperren. Das ist ja auch in Ordnung. Muss ich auch, das Umfeld muss ich aber auch mit rein. Gut, dann habe ich Mats als nächstes. Ja, ich habe mal hier eine Frage erstmal an den ganzen Raum. Und zwar... Wer war denn schon mal versehentlich auf einer Kinderporno-Seite? Gut, das habe ich mir nämlich gedacht. Okay, Ernsthaft? Aus Versehen? Ich glaube jedenfalls, es sind relativ wenige. Und da schließt sich auch meine Anschlussfrage dran an, nämlich ob es sinnvoll ist, ein Gesetz zu machen, wo man denn auf eine Seite geleitet wird, wo einem auch ein Stoppschild im unteren Absatz versichert wird, dass man noch sich nicht strafbar gemacht haben soll, nur wenn man einen Schritt weiter geht. Wenn ich nun ein krimineller Pädophiler wäre, dann würde ich doch nie und nimmer diese Seite betreten, von der ich denn wüsste, die werden überwacht, ich würde mir eine andere Seite suchen oder andere Wege an diese Kinderpornos zu kommen. Und es wird ja auch von keiner Seite bestritten, dass es nicht noch wesentlich andere Verbreitungswege gibt. Deswegen halte ich dieses Gesetz für sehr schwierig, da auch die besagten Sperren, das wird im Internet heute überall gesagt, sehr leicht zu umgehen sind. Und deswegen stelle ich mal die Sinnhaftigkeit dieses Gesetzes im Allgemeinen komplett in Frage. Ganz offen gestanden, wir haben uns intensiv auch mit Pädophilen und Pädarasten beschäftigt. Die Fragestellung, zufällig auf so eine Seite zu kommen, die hat natürlich in dem Internet viele Diskussionen ausgelöst. Man kommt nicht da zufällig drauf. Wenn man aber bei sich selbst eine Neigung spürt, es gibt eine Kampagne der Bundesregierung, die heißt Geh in Therapie, wenn dir Kinder lieber sind, als dir lieb ist. Also wenn ein Mensch bei sich entdeckt, dass er eine Neigung zu nicht geschlechtsreifen Partnern hat und in eine Therapie geht, und das ist die große Mehrzahl der Pädophile, also nicht der Pädarasten, der Hardcore-Interessierten, sondern derjenigen, die in der Grauzone aus der gesellschaftlich akzeptierten Sexualität heraustreten. Wenn die in eine Therapie gehen, dann wird ihnen gesagt, du musst dich auf geschlechtsreife Partner konditionieren, also auch Pornografie konsumieren. Die surfen im Netz in pornografischen Sachen. Und die können durchaus, weil sie ja pornografische Inhalte suchen, auf eine Seite stoßen, in der Kinder dargestellt sind und bei ihnen selbst wieder diese Neigung ausbricht, die sie vielleicht über Jahre hinweg erfolgreich bekämpft haben. Und das ist einer der Punkte gewesen, der uns sehr zu denken gegeben hat. Weil wenn solche Menschen durch Zufall auf so eine Seite stoßen, kann eine ganze Therapie wieder kaputt sein. Und für die gibt es gar kein Interesse, diese Sperre zu überwinden, weil sie ja in einer Therapie selbst gelernt haben, sich von dieser Neigung zu lösen. Sie wollen aber nicht in einer Weise wieder infiziert, angefixt werden. Und deswegen gibt es ja auch eine Reihe von kinderpornografischen Seiten, die teilweise auch ganz harmlos daherkommen, um Menschen, die so eine Neigung haben, anzufixen. Und dann wollen sie mehr und irgendwann einmal stoßen sie in eine Szene hinein, in der dann die kommerziellen Interessen bedient werden. Denn machen wir uns nichts vor, das Internet hat ein kommerzielles Interesse. Die Leute, die diese Seiten ins Netz stellen, wollen die Filme verkaufen. Sonst braucht ich es nicht. Nur aus Jux und Dollerei stellt so keine Rolle, die wollen es verkaufen. Und da ist es wichtig für diese, dass sie Leute, die in einem nahen Umfeld des Problems angesiedelt sind, dass die angefixt werden. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, weshalb wir diese Sperre dann zum Schluss nach hartem Ringen befürwortet haben. Denn wenn es gelingt, einen kleinen, aber eben doch wichtigen Personenkreis, der selbst um diese Sperren gebeten hat, aus Selbstschutz, wenn es gelingt, dem eine Hilfestellung zu geben, dass die Therapie erfolgreich ist, dann hat das Gesetz eine Wirkung erzielt. Und auf diese Wirkung kam es uns an. Jemand, der nach Hardcore-Pornografie unterwegs ist, in Tauschbörsen oder so etwas, den interessiert diese Sperre nicht. Da gibt es Mechanismen, das wird per E-Mail ausgetauscht, da gibt es gar keine Offenbarung. Und insoweit stimmt es, man kann zufällig auf so eine Seite stoßen und man kann mit verheerenden Folgen auf so eine Seite stoßen. Ich habe das schon ein bisschen angerissen, dass man nicht alles verbieten kann im Internet. Es gibt auch andere Sachen wie Urheberrecht, die Verletzung. Aber mir geht es zum Beispiel noch um so rechtsradikale Inhalte. Das war ja neulich auch in der großen Presse wieder, dass sie immer mehr auf Stimmfang gehen, gerade bei Jugendlichen und so. Also, man kann sogar schreiben, was von beiden jetzt widerlich ist, wenn man Kinderschändung oder Rechtsradikalismus. Aber das kann man ja nicht aufwenden, man sagt, da setzen wir uns auch mehr für ein. Weil ich finde das auch schon ein wichtiges Thema. Also, bei rechts, also wenn ich einfach nur als Einwurf, als Zwischenruf das machen kann, bei Rechtsradikalismus können wir uns politisch auseinandersetzen. Ne? Bei Kinderpornografie hast du keine Form der politischen Auseinandersetzung. Also, da würde ich sagen, sind wir alle viel mehr gefordert. die kriegen immer mehr Stimmen, das ist ja momentan, weil das ist wirtschaftlich auch schlecht, das weißt du selber, Beutel. Ja, ich habe da mehrere Fragen, also erstmal an Margret. Inwiefern hat dieses Internetzugangserschwerungsgesetz mit Datenschutz zu tun? Also ich fand das jetzt vom Datenschutzbeauftragten sehr gerechtfertigt, dass er sagte, dass er damit nichts zu tun hat. Denn eigentlich ist das doch kein Datenschutz, oder? Nee, mit dem Gremium. Da hat sie sich gewehrt gegen die Ansiedlung dieses Richtergremiums bei ihm, dass also diese Listen kontrolliert werden sollen. Ja, genau. Und zwar damit eben nicht Leute auf dieser Liste oder Adressen auf dieser Liste stehen, die da nicht draufgehören, weil sie keine kinderpornografischen Seiten haben, sondern weil sie versehentlich draufgekommen sind. Aber was hat das mit Datenschutz zu tun? Ja, wenn du auf diesen Listen bist und die Listen werden bekannt, dann ist das schön kritisch. Ne? Okay, aber warum also selbst wenn sie nicht unbedingt veröffentlicht werden. Aber also ich sag mal, der Datenschutz, der wird bei uns inzwischen also ganz, ganz, ganz groß geschrieben. Also du kannst ja heute fast gar nichts mehr ohne Datenschutz machen. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich nicht mal unseren Senioren aus der Partei zum Geburtstag gratulieren darf, weil die Adressen unter Datenschutz fallen, also finde ich das schon ein bisschen eigenartig. Die Adressen nicht, aber das Geburtsdatum fällt runter. Ja. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Bei dem Datenschutz geht es auch um diejenigen, die auf die Seiten zugreifen wollen. Darauf wollte ich hinaus. Die gesperrten Seiten zugreifen. Darauf wollte ich hinaus. Denn von der Technik her, wenn im Netz jemand eine Seite aufruft, gibt es nirgendwo einen Hinweis, wer das gemacht hat. Wenn man aber eine Seite sperrt und einen Nutzer umleitet auf einen Server, der diese Stoppseite generiert, dann fallen bei diesem Server, der die Stoppseite generiert, all die Internetadressen an, die IP-Adressen. Ja. Und daher ist das Herunterladen von kinderpornografischen Inhalten ein Offizialdelikt ist, müsste der Staatsanwalt in Darmstadt, dort steht der Server von T-Online, mit dem Tag des Inkrafttretens des Gesetzes sich dort einen Stuhl hinstellen neben den Server und in Echtzeit mitschreiben, welche IP-Adressen dort auflaufen. Das war das ursprüngliche Gesetz von der Leyen. Das wollte die Union auch ohne Anhörung übrigens durch das Gesetzgebungsverfahren durchführen. Und da haben wir gesagt, das geht nicht. Es kann nicht sein, dass jemand, der vorhin sprachen wir auch über das zufällig, auf so eine Seite stößt, dann die entsprechenden Strafverfolgungen ausgesetzt ist. Deswegen ist das im Gesetz, das ist eine Änderung, die wir durchgesetzt haben, untersagt worden, dass die Strafverfolgungsbehörden diese gelisteten IP-Adressen derjenigen, die das aufrufen wollen, dass die von der Staatsanwaltschaft abgeben müssen. Deswegen der Datenschutz. Es muss sichergestellt sein, dass diese Adressen auch dann geheim bleiben. Ja, er ist sowieso die erst dran. Naja, die IP-Adressen fallen auch so an, die sind nur dann bei den jeweiligen Provider mit den Servern und kommen nicht alle zu diesem TÜE-Online-Server alle gemeinsam hin. Also das muss noch verbessert werden. Inwiefern hat denn die Bundesregierung überhaupt eine Gesetzgebungskompetenz für ein solches Gesetz? Bundesregierung hat die Gesetzgebungskompetenz. Die kann Entwürfe machen. Ist ja die Bundesregierung Bei Bundestag, Entschuldigung, der Bundestag. Der Bundestag, ja, natürlich. Der Bundestag kann sich seine Gesetze, also ich sag mal, irgendwo aus den Fingern saugen, wenn man das möchte. Nee, also das geht ja nicht. Also die Länder haben ja die Gesetzgebungskompetenz und nur wenn das Grundgesetz das so vorschreibt, dass der Bund die Gesetzgebungskompetenz hat, dann hat kann der Bundestag aus dem Gesetz dazu quatschen. Also es gibt eine Mindermeinung, die der Auffassung ist, dass ein Präventionsgesetz Ländersache sei. Aber das Telemediengesetz ist ein Bundesgesetz. Und das zu regelnde Rechtsgut, nämlich der Internetzugang, entzieht sich der Ländergesetzgebung. Also, ich helfe hier nichts. Aber es kann durchaus sein, dass jemand das für Verfassungsgericht machen lässt. Ja, klar. Wir wissen, wie das ausgeht, sage ich jetzt mal so. Aber es gibt, das ist auch bei uns in der Anhörung so geäußert worden, wenn man es streng als Präventionsgesetz bestehen würde, dann könnte das so sein, aber das BMJ, das Justizministerium, hat das hoch und runter geprüft. Die Gesetzgebungskompetenz für dieses Gesetz liegt beim Bund. Also im Bundesrecht, nicht Landesrecht. Also ich habe hier alles durchsucht, ich konnte keine Gesetzgebungskompetenz des Bundes hier drin finden. Also ist weder bei der konkurrierenden noch bei der ausschließenden Gesetzgebungskompetenz. Ich weiß nicht, wo man das hergesaugt hat, tut mir leid, aber man wird sehen. Aber der Bundestag hat sich ja schon öfter geirrt und es wurden schon mehrere Gesetze vom Bundesverfassungsgericht kassiert. Also dementsprechend warten wir mal ab. Also die Quote, wo sich der Bundestag geirrt hat, kann man nicht einmal in Problemen messen. Ja, das ist doch trotzdem traurig, oder? 203 Mal pro Legislaturperiode. Ja, aber die wichtigen Gesetze zu verhindern. Ich sage das auch mal ganz offen, legen wir es auch drauf an. Ja, okay. Ja, weil der ehemalige Bundesverfassungsrichter auch sagt, dass es seiner Meinung nach der Bund die Gesetzgebungskompetenz dort nicht hätte. Ja, aber das ist also ja genau eine Frage der Interpretation. Ja, natürlich. Das ist das Präventionsgesetz oder sagst du eben, es geht für den Mediengesetz aus und regelt den Internetzugang? Ne? Ja, das wäre möglich. Und der Bundestag hat eben gesagt, es war eindeutig Telemediengesetz und Internetzugang. Und von daher, also wir sind der Meinung, wir sind zuständig. Da muss sich auch erstmal jemand finden, der klar. Ah, das tut sie, ja. Ich glaube, da werden sicher sein, Leute. Es könnte ja sein, dass die Länder das also alle von sich aus dann. Dann haben wir nachher 16 solche Gesetze. Dann habe ich das Ding mit der Kursfrage. Genau, es muss sein. Und dann ist es ja so, dass das Gesetz auch evaluiert werden soll und automatisch außer Kraft tritt. Also ist immer auch das Bundesverfassungsgericht muss dann also tunlich so schnell reagiert haben. Das Ganze muss so schnell laufen, dass es überhaupt noch bevor das außer Kraft tritt, auch dann ein entsprechendes Urteil da ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man sich daher vielleicht auch die Mühe nicht macht. Das wird man sehen. Okay, ist mir das auch jeder, der also dagegen klagt, sich dann also irgendwo indirekt zumindest den Verdacht aussetzt, dann möchte ich den freien Zugang auf kinderpornografische Inhalte haben. Mit Angst machen, gut. Auch von daher muss man sich das schon überlegen. Also, was man macht. Also ganz ehrlich, wenn ich mir den Kommentar anschaue von Matthias, dann ist es doch so, dass es doch wirklich Täterschutz irgendwo ist, wenn der Täter genau weiß, diese Seite ist auf der Liste, deshalb darf ich die nicht betreten, ich muss das jetzt woanders suchen. Also so ist es nicht. Also ich sehe das etwas anders, dass das irgendwie die Kinder gar nicht schützt. Wie ich vorhin sagte, diejenigen, die ausschließlich an diesen kriminellen Inhalten interessiert sind, die haben ihre eigene Infrastruktur in Tauschbörsen, die hatten wir nicht im Blick. Wir hatten im Blick diejenigen, die in der Grauzone die diese Bilder nicht anschauen wollen, aber möglicherweise darauf stoßen. Da frage ich mich, funktionieren solche Therapien eigentlich? Pädophile sind ja sexuell orientiert auf nicht geschlechtsreife Kinder sozusagen. Und da frage ich mich, wie kann man die denn umerziehen? Jeder sagt heute, Schwule können nicht umerzogen werden, dass sie heterosexuell werden. Eine sexuelle Orientierung lässt sich meiner Meinung nach nicht therapieren. Es lässt sich höchstens therapieren, dass diese Leute dann möglicherweise asexuell leben. Dass diese Leute es schaffen, sich zu enthalten. Sexuell zu enthalten. Die sexuelle Orientierung ist vergleichbar mit dem Körperbild. Jeder hat für sich eine S-Bremse, die bei einem bestimmten Wohlfühlkörpergewicht einsetzt. Und wenn man so in den Raum blickt, es gibt Schlanke, es gibt weniger Schlanke, jeder bei jedem ist irgendwo anders. Und so ist es auch mit den sexuellen Orientierungen. Besessen zu sein, in einer extremen Form, ist die Ausnahme. In der Grauzone dazwischen bewegt sich sehr viel. Und diese Grauzone ist das Entscheidende. Die entsprechende Orientierung ist, es gibt viele Menschen, es werden auch Bücher darüber geschrieben, die das sehr spät erst entdecken, weil sie es bekämpft haben, erfolgreich bekämpft haben, Familie gegründet haben, Kinder haben und dann irgendwann feststellen, mir fehlt etwas. Diese Grauzone ist, ich meine, denn was ist schon in der Sexualität normal? Was entwickelt sich wie? Als Kneipp angefangen hat mit seinen Lustbädern, gab es Aufstände, weil dazu muss man sich die Kleidung bis zu den Knien hochrollen, um in dem Wasser zu baden. Es gab Aufstände, als diese Kneipkuren öffentlich waren und Frauen mit hochgerollten Rücken bis zu den Knien in dem Wasser waren. Es gab Aufstände. Also das sexuelle Empfinden ist auch in der Gesellschaft mit einem Wandel unterzogen. Und insoweit sind auch die Sperren, die die Gesellschaft für, sagen wir mal, Perverses entwickelt hat, durchlässiger. Das ist eins unserer Freiheiten, die teilweise auch durchs Internet gekommen sind. Der meist eingegebene Begriff zu Beginn des Internets vor 10 Jahren war Sexualität oder Pornografie mit 99%. Also Google hat ja immer Hitlisten veröffentlicht mit den am meisten eingegebenen Worten. Und erst vor wenigen Jahren sind diese Begriffe Pornografie abgelöst worden durch Routenplaner, durch Urlaub, und alle möglichen anderen kommerziellen Entwicklungen. Ja, also ich finde, es wurde eben ein interessanter Punkt mal gesagt, nämlich derjenige, der gegen das Gesetz ist, muss sich dem Vorwurf aussetzen, für Kinderpornografie zu sein. Ich finde, das hat vielleicht auch ein bisschen Anschein auf die SPD-Fraktion gemacht, denn vielleicht wollte man ja auch kurz für den Wahlkampf gar nicht sich dem Druck aussetzen, für Kinderpornografie zu sein. Zumindest kam es mir so ein bisschen so vor, denn die Argumentation, zumindest in der Öffentlichkeit, war ja in der Tat, man wolle davon Pädophile abhalten, von den Seiten zu kommen. Eben haben wir gehört, es geht eher darum, Leute zu schützen, die in dieser Grauzone sind. Aber diese Leute kann ich doch auch anders schützen. Ich kann diese Leute auch dadurch schützen, dass ich ihnen als Therapeut sage, nutzen Sie bitte, wenn Sie Pornografie konsumieren wollen, nicht das Internet, gehen Sie in ein Geschäft dafür. Es ist doch nicht so, dass das Internet die einzige Quelle für pornografische Möglichkeiten wird. Das heißt, wir schränken jetzt ein Grundrecht ein für eine verschwindend kleine Gruppe von Leuten, die in der Therapie sich befinden. Und das heißt, die wirklichen Täter bleiben davon völlig unbeeindruckt. Kinderpornografie wird auf eine CD gebrannt, wird in die Post geschickt und wird dem jeweiligen Kunden zugeteilt. Und dann wollen wir jetzt die Briefe kontrollieren das nächste Mal. Wo ist da bitte schön die Grenze? Das ist doch, ich finde das wirklich haarsträubend. Ich habe auch wirklich nie verstanden, warum die Fraktion dem da wirklich zustimmen konnte. Das ist doch ein absolutes Einknicken vor dem Wähler, wenn man Angst hat, nachher wirklich mit 22% aus der Bundestagswahl rauszugehen. Also ich sehe das ein Stück anders. Also erste Rückfrage wäre, welches Grundrecht schränken wir ein? Und dann hast du auch Bedenken, dass also das Internet wirklich immer der preiswerteste Zugang zu allem ist. Und also ob die Zahl wirklich so verschwindend gering ist oder so. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, es sind bestimmt viele in der Fraktion gewesen, die gesagt haben, wir müssen versuchen, Kinderschutz möglichst umfassend auch zu gestalten. Da ist das Internet natürlich ein Punkt, wo in zunehmendem Maße der Kinderschutz nicht gerade groß geschrieben wird. Ja, geht es jetzt um Kinderschutz oder geht es darum, Leute in der Therapie davor zu bewahren? Eins von beiden. In großen Fraktionen von diesen 389 Ja-Stimmen, die es da gegeben hat, da gibt es mit Sicherheit ein breites Spektrum an Motivationen, warum man Ja dazu sagt. Ein ganz breites Spektrum. Und da ist die eine Frage ist also Kinderschutz im Internet, der eine Punkt. Ein anderer Punkt ist überhaupt, also alles zu tun, was in irgendeiner Form den Zugang zu Kinderpornografie schwerer macht. Ein anderer Punkt ist zweifellos, also die Grauzone, die Eckart beschrieben hat. Da gibt es noch eine ganze Menge von Motivationen, warum wir gesagt haben, das ist okay. Und mit den Einschränkungen, die ich ja erklärt habe, die wir da vorgenommen haben, sind wir eben nicht der Meinung, dass wir da also ein Grundrecht einschränken. Die Frage müssen wir bitte nochmal beantworten. Oh, das ist ganz einfach. Dann wird eine Liste aufgemacht vom BKA, die stichprobenartig geprüft wird. Und dann landet da mal aus Versehen die falsche Seite runter. So. Diese Seite möchte aber gerne durch ihren Autor die freie Meinungsäußerung beispielsweise gewährleistet haben. Was passiert denn jetzt mit diesem Menschen, der dadurch jetzt gesperrt worden ist? Das heißt, ich schränke zumindest für einen Zeitraum die Meinungsfreiheit ein, bis die Seite entsperrt worden ist, wenn sie dann entsperrt worden ist. Schnell, da kann der dieses Gremium eingerichtet werden. Ja, vierteljährlich. Vierteljährlich. Kann dir eben tausend Sachen passieren, täglich, dass du irgendwo, also eine gewisse Zeit Einschränkungen haben kannst. Also wird jetzt erst vorher kontrolliert, wenn ich das nächste Mal einen Zeitungsartikel schreibe, wird erstmal vorher kontrolliert, darf ich ihn veröffentlichen oder nicht. Ich nenne das Zensur. Es fehlt mir auch ein bisschen die Fantasie, eine kinderpornografische Seite, wie man die verwechseln kann mit einer freien Meinungsäußerung. Darum geht's. Das habe ich doch überhaupt nicht behauptet. Also wir haben doch die Erfahrung gemacht, dass bei anderen Fällen von diesen Listen auch große Fehlerquellen da sind. Deswegen soll doch dieses Gremium eingerichtet werden, sonst verstehe ich das falsch. Ja, um sicherzugehen, dass wenn Fehler passieren, die ausgemerzt werden. Aber wenn man sich die Alternative überlegt, also weil jemand einen Fehler machen könnte, lassen wir Kinderpornografie unzensiert im Netz herumtauschen. Ja, können wir das nicht, das nur, weil, ja, das passiert ja. Aber das passiert nur bei den Servern, die in Deutschland stehen. Da gibt es auch diese irrige Annahme, das BKA könnte weltweit alle kinderpornografischen Seiten sperren lassen. Da kann man aber Abkommen zwischen Staaten treffen, die dergleichen durchführen. Also wir sind doch keine Insel. Wir haben eine Europäische Union, wir haben eine UNO. Notfalls kann man das auch bilateral klären, indem die jeweilige Regierung, die jeweilige zuständige Ministerin oder der Minister miteinander telefoniert und da was vereinbart. Das ist doch keine Erklärung. Aber glaubst du ernsthaft, das wären zwei Telefongespräche zwischen Staatschefs oder wie? Das, was du da an Vorschlägen machst, das dauert Jahre oder Jahrzehnte, bis man da irgendwas gemacht hat. In der Zwischenzeit wäre hier alles ungeregelt gelaufen. Weil die Bundesregierung eben leider die Möglichkeiten hat, sie hat zwar nicht die Gesetzgebungskompetenz, aber sie hat die Möglichkeiten, Verträge zu schließen. Verträge waren nun mal geschlossen. Und wenn man da also irgendwie einen Fuß reinkriegen will, dann mussten wir auch was mit dem Gesetz machen. Das kannst du nicht erzählen, wie lange auf die lange Bank schieben. Du hast auch gesagt, die ganze Idee ist Deutschland auf einer UN-Konferenz. Zum Schutz von Kindern, ja. Genau. Schutz vor sexueller Ausbeutung also, von Kindern. Ich finde doch, dass dieses Thema uns so wichtig sein muss, dass der Anspruch sein muss, es ist Kinderschutz zu gewährleisten, ohne dabei Meinungsfreiheit zu gefährden. Ich würde gerne noch eine andere Sache ansprechen, weil wie gesagt, das Internet ist kein rechtsfreier Raum und im Internet da wird auch Kommerz betrieben und Geld verdient. Ja, selbstverständlich. Im Internet passiert doch derselbe Kapitalismus wie hier draußen auch. Da brauchen wir uns ja irgendwie nichts vormachen, aber deshalb brauchen wir ja gerade im Internet auch Verbraucherschutzregelungen und auch Regulierung. Aber es müssen auch dieselben Ansprüche an Demokratie und an Meinungsfreiheit gelten. Das ist für mich selbstverständlich. Und ich glaube, was ein bisschen schiefgelaufen ist, die Angst ist aus meiner Sicht durchaus berechtigt. Die Menschen haben Angst, dass damit ein Zensurmechanismus in Gang gesetzt wird. Und wenn die CSU fordert, wie es immer schon dabei ist, und bei kinderpornografischen Seiten versucht, sie zu sperren, dann können wir das ja auch gleich mit rechtsradikalen Inhalten machen und so weiter und so fort. Dann wird ja hier schon eine Debatte losgetreten, von der ich mich fürchte, von der ich wirklich Angst habe. Und ich freue mich zwar auf der einen Seite, dass die CSU auf einmal im Kampf gegen rechts dabei ist. Das ist gut. Das ist ja nicht immer überall so gewesen. Aber es geht doch hier um mehr. Wir kommen ja in Bayern auch zum Glück nicht mehr ganz 60%, aber das ist ja keine Randgruppe. Und wenn die anfangen zu fordern, dies und das und jene sperren, dann sind die ganz schnell auch bei der Linkspartei, weil die das immer gleichsetzen. Und mir ist einfach nicht klar, wo dann am Ende Schluss gemacht wird. Und ich finde, wir reden auch an dem Ziel vorbei. Ziel muss es tatsächlich sein, Kinder wirksam zu schützen. Deshalb müssen wir endlich klare Kante zeigen, weil Kinderrechte ins Grundgesetz und das durchsetzen. Wir müssen diese Kampagne, Ecker, die du angesprochen hast, für Pädophile, da von mir aus mehr Geld rein, mehr Geld für Therapien oder das in das aufnehmen, was von Krankenkassen bezahlt wird. Oder von mir aus auch eine Sondereinheit beim BKA, die ganz konkret gegen die Leute vorgeht, die Kinderpornos drehen oder Fotos machen. Und da, das meinte ich vorhin mit dem Anspruch. Diese Leute, die müssen mir vorgehen und die müssen mir einsperren, von mir aus ein Leben lang auch nichts Populistisches. Aber wir müssen die Ängste der Leute an der Stelle aufnehmen, wo gesagt wird, die haben Angst, dass hier ein Zensurmechanismus in Gang gesetzt wird. Und diese Äußerungen gerade aus der CSU, die bestärken mich da. Und ich glaube, dass wir gerade eine ganze Reihe von jungen Leuten, nämlich die Generation, die als erste komplett digital aufgewachsen ist, die mit Internet und neuen Medien groß geworden ist, die verprellen wir für uns als die Parteien, die jetzt im Bundestag vertreten sind, auch komplett. Und das ist eine große Gefahr letzten Endes für Demokratie und für Beteiligung. Also du hast mit vielem, was du gesagt hast, recht, aber trotz allem den Einwand. Du hast völlig recht bei allem, was du gesagt hast in Bezug auf Kinderschutz. Überhaupt keine Frage. Und auch die einzelnen Vorschläge, die du genannt hast, sind alles Dinge, die wir verfolgen müssen und auch verfolgen. Ist nur im Moment anderes Thema, anderer Bereich, auch anderer Ausschuss oder so. Da muss ganz viel passieren. Das ist komplett richtig. Auf der anderen Seite, es jetzt in diese Richtung zu bringen, was die CSU richtig sagt oder was auch andere sagen, nein, nicht was die CSU richtig sagt, sondern was die CSU und auch andere sagen, das wäre der Einstieg in die Zensur. Und wo hört das auf, wenn du das Beispiel Rechtsradikalismus kommst? Deshalb haben wir es aus dem Telemediengesetz rausgeholt. Deshalb haben wir gesagt, nur hier bezogen auf dieses hohe Recht zu Kinderschutz gegen Kinderpornografie. Und das ist genau die Kombination, die man hier auch einfach sehen muss, zu der man auch stehen muss. Wir haben dieses Gesetz als Spezialgesetz extrem begrenzt. Wir haben auch gesagt, zeitliche Evaluierung. Und wenn du dann jetzt also einfach mal denkst, nur in Bezug aufs Netz, weil du die junge Generation angesprochen hast, die eben mit dem Netz groß geworden ist, hast du auch recht, aber auch da müssen sich Regelungen, ich sage jetzt mal nicht Gesetzgebung, aber Regelungen, wie man damit vernünftig umgeht, die müssen ja auch erst entwickelt werden. Die müssen auch geprobt werden, man muss damit einstehen. Du kannst nicht, ich übertreibe bewusst, uns anschaulich zu machen, das ist so, das ist jetzt großgeschrieben, so auch nicht gesagt, aber man kann auch nicht das Internet zum rechtsfreien Raum erklären wollen, weil eine Generation damit inzwischen groß geworden ist, sondern man muss auch dieses Internet regeln. Und das braucht zum Teil andere Regeln als das, was wir bisher, wie man da gesagt hat, an Land und auf Wasser zu tun haben, in der realen Welt regelt. Ne? Diese Gesetze werden auch immer wieder geändert, werden immer wieder weiterentwickelt. Da machen wir wieder Fehler, müssen was korrigieren, müssen was ändern. Und genau so wird dieser Erfahrungsprozess mit Regelungen, die das Internet betreffen, auch laufen. Und ich hatte vorhin extra gesagt, sehr deutlich, wenn jemand andere Inhalte im Netz zensieren, löschen, sperren oder sonst was will, muss er dafür entweder eigene Gesetze schaffen oder eben wirklich wieder ins Telemediengesetz rein. Das würde aber erfahrungsgemäß einen riesen Aufschrei in der Bevölkerung bringen. Und deshalb glaube ich zum Beispiel nicht dran, dass die CSU oder die CDU das wirklich tun würde. Ich glaube es nicht. Und uns kann ich sagen, wir haben das so heftig diskutiert, dass wir gesagt haben, wir wollen uns wirklich hier auf die Kinderpornografie beschränken, weil wie gesagt Ausgangspunkt war diese UNO-Konferenz und es kommen hier Netz und Kinderpornografie zusammen. Da haben wir gesagt, das akzeptieren wir, das machen wir mit, aber mehr nicht. Ich habe halt nur die Befürchtung, dass diese Veränderung im Telemediengesetz am Ende nicht mehr ist als eine juristische Kleinigkeit, in Anführungsstrichen. Und wir wissen, genau, das ist sogar das Spezialgesetz. Mhm. Und wir wissen ja auch, wie Debatten im Land geführt werden und wie Mediendemokratie inzwischen läuft. Und am Ende wird einfach eine Welle losgetreten und dann wird öffentlicher Druck erzeugt. Und wir wissen ja auch, die Bildzeitung ist ja gut darin, auch, und das ist ja auch passiert, dass da Leute wie Björn Söling, der die SPD auch im Bundestag kandidiert und gegen dieses Gesetz argumentiert hat, als jemand hingestellt wird, der für Kinderpornografie wäre. Völlig absurd. Aber solche Debatten finden ja wirklich statt. Und dann gerät sowas ins Rollen und am Ende stecken wir dann wirklich in der Diskussion über Zensur oder Nicht-Zensur und dann wird es wieder mit anderen Dingen, die wir natürlich bekämpfen müssen. Sei es die Kriegereien im Internet, sei es Rechtsextremismus oder sonst etwas. Und ich habe wirklich die Befürchtung, dass wir da am Ende nicht mehr rauskommen. Und dafür braucht es natürlich eine, das ist das, was er manchmal meint, eine breite gesellschaftliche Debatte über neue Medien und wie wir uns da verhalten wollen und welche Regeln das Internet natürlich braucht, aber wie wir auch andere Beteiligungsmöglichkeiten schaffen können, um solche Leute, wie die sich jetzt in dieser Piratenbewegung, wenn man sie auch so nennen möchte, engagieren. Ein kleines Beispiel dazu. Im Grundgesetz heißt es, die Todesstrafe ist abgeschafft. Das heißt nicht, es gibt keine Todesstrafe, sondern das heißt, sie ist abgeschafft. Das ist sozusagen die juristische doppelte Verneinung. Wenn wir eine Regelung im Telemediengesetz haben, mit einer Überschrift, dann kann man mit einem einfachen Gesetzgebungsvorgang Überschrift machen. Dadurch, dass wir ein Spezialgesetz haben, ist es ein eigenständiges Gesetz. Natürlich könnte ein Bundestag hingehen und dieses eigenständige Gesetz in einem ersten Akt wieder hineinsetzen ins Telemediengesetz und in einem zweiten Akt wieder verändern. Der Bundestag könnte auch hingehen und die Todesstrafe wieder einführen. Aber eben nicht in einem einfachen Gesetzgebungsverfahren. Weil die Formulierungen, die gewählt wurden, als doppelte Verneinung eine zweimalige gesetzliche Befassung dann erfordern. In der Theorie funktioniert für uns Juristen das. Ich weiß, in der Praxis ist es schwer verständlich zu machen, weil sagen ja, der Bundestag könnte doch hingehen, hat Gesetzgebungskompetenz, könnte doch in einem Gesetzgebungsverfahren ein bisschen verändern. Er würde damit aber Rechtsgrundsätze verletzen, die etabliert wurden. Und Politik ist nichts, was man auswürfelt. Die Rechtsgesetzung schon gleich da. Und die man auch nicht sich schnell wechselnden Mehrheiten die oft inzwischen zu unserem Glück standgefundenen Regierungswechsel, wo die SPD an die Macht wieder geht, 1969 oder 1998, hat nicht dazu geführt, dass wir den Willen früherer Parlamente weggewischt haben. Weil damit würde man eine Unsicherheit erzeugen in der gesamten Rechtsprechung. Gerichte würden Jahre brauchen, um das Chaos, das ein Bundestag auslösen würde, wenn sie solche doppelten Sperren auflösen, um das wieder gerade zu bringen. Die Gesetzgebung ist eine ernstzunehmende Wissenschaft. Und ein Bundestag ist durchaus in der Lage, durch die Veränderung von einem Telemediengesetz in ein Spezialgesetz sicherzustellen, dass ein kommender Bundestag sich darüber nicht ohne weiteres einsetzt. Wenn ich das richtig weiß, ist in Hessen aber immer noch eine Todesstrafe, zumindest im Gesetz verankert. Nach meiner Erkenntnis, ich habe das, ich sag mal, flüchtig gehört. Nein, der Punkt ist, Bundesrecht bricht Landesrecht. Man hat schlichtweg die Notwendigkeit, in dieser Frage nicht aufgegriffen, weil man Sorge hat. Das sieht sau blöd aus, wenn man die Zweidrittelmehrheit nicht erreicht. Weil es ist unsinnig, es steht Unsinn drin, aber um den Unsinn zu beseitigen, braucht man trotzdem eine Zweidrittelmehrheit. Das würde bedeuten, dass man im Landtag sicher sein muss, weil, wie gesagt, sonst sieht das nicht schlecht aus. Sau blöd aus. Obwohl, das ist ganz sicher. Es steht, also wenn man in dieser Landesverfassung ist, es steht, also es ist lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe, stehen in den Länderverfassungen stehen Dinge drinnen. Also man darf da gar nicht genau hingucken. Aber das ist halt so ein bisschen so gewachsen. Eine Frage habe ich, und zwar, was wird denn dann EU-weit jetzt eigentlich weiter passieren? Nun ist jetzt dieses. Das Gesetz oder das B ist jetzt bei der EU. Was gibt es denn in anderen EU-Ländern? Also, EU-Länder machen sich ja schon mal gerne. Es gibt zwei Richtlinien, die hier einschlägig sind, die festlegen, dass alles, was in der Informationsgesellschaft und in dem Bereich der elektronischen Geschäfte, also E-Commerce, alles, was in diesen Bereichen an nationaler Gesetzgebung erfolgt, muss international auf europäischer Ebene abgestimmt sein. Also es darf da keine Ausbrechen, weil man die europäische Informations- und Internetgesellschaft schaffen will. Eine Änderung des Telemediengesetzes, das ist eine der Umsetzungen dieser Informationsfreiheitsrichtlinie, ist also Notifizierungspflicht. Notifizierung heißt, der Gesetzgeber übermittelt an die Kommission ein Gesetzgebungsvorhaben. Das verbreitet das jetzt alle Mitgliedstaaten. Und alle Mitgliedstaaten haben 3 Monate Zeit, eine Kommentierung oder eine Frage zu stellen. Wenn das der Fall ist, verlängert sich die Notifizierungszeit um ein weiteres Monat. Innerhalb dieser Fragestellung kann es dann dazu kommen, dass man einen grundsätzlichen Konflikt sieht mit der entsprechenden Richtlinie. Und dann kann das Ergebnis eben sein, Konsultationen und das Gesetz wird eben nicht verabschiedet oder nicht in den Bundestag. Und normalerweise beginnt dieser Notifizierungsvorgang mit dem Kabinettsbeschluss. Das hätte aber in dieser Legislaturperiode nicht mehr gereicht, denn der Kabinettsbeschluss geht 6 Wochen in den Bundesrat, wird dann im Bundestag verhandelt. Wenn der Bundestag auch noch ein Komma ändern will, muss die Notifizierung erneut vorgenommen werden. Wir hätten also mit 8 Monaten Bearbeitungszeit rechnen müssen. Und bei uns ist das Tradition, wir nennen das das Strucksche Gesetz. Kein Gesetz wird vom Kabinett so verabschiedet, dass es nachher auch ohne Änderung mit dem Bundestag. Also der Bundestag wird immer was brauchen. Wir hätten also 8 Monate gebraucht. Juni war Schluss. Wir hätten also den fertigen Gesetzentwurf im November haben müssen. Das war nicht der Fall, da gab es das Thema in dem Sinne noch gar nicht. Da gab es die ersten Hinweise, dass man hier ein Problem erkannt hat. Und das ist der ganze Grund, weshalb die Bundesregierung das nicht notifiziert hat. Sie hätte es nicht mehr über die Parlamentshürden gebracht. Und da die von der Leyen in der Öffentlichkeit steht und fällt an diesem Gesetz, war ihr das zu peinlich. Deswegen hat es auch nicht eine Justizministerin, die für so ein Spezialgesetz zuständig werden bekommen, sondern man hat es in der Union weitergeschoben und hat gesagt, das ist ein regelungsinhaltliches Mediengesetz, was ja auch wichtig ist. Und damit ist es bei zu Gutenberg gelandet, im Unionskreis geblieben. Und die Orientierung der Union war, das winken wir durch den Bundestag so durch, weil da kann doch keiner dagegen sein. Das war auch deren feste Überzeugung. Und die haben uns in den Verhandlungen auch ganz offen gesagt, wir wollen keine Anhörung, wir wollen nicht mal eine Anhörung. Wir wollen nicht mal das parlamentarisch übliche Verfahren von Berichterstattern sprechen, sondern wir winken das durch in einer Woche. Wir mussten die Anhörung durchsetzen, die braucht 4 Wochen Vorlaufzeit. Wir mussten die Zahl der Sachverständigen durchsetzen. Die Union wollte 4, 5 Sachverständige, ein paar die erzählen, wie schlimm das Ganze ist. Also die wollten sogar Psychologen dort hinsetzen, die erklären, wie schlimm Kinderpornografie ist. Haben wir dann gesagt, das brauchen wir nun wirklich nicht, das haben wir offen gestellt. Aber eben nur, um sicherzustellen, dass keine Sachverständigen da sind, die kritische Fragen stellen. Die wollten das eben Tag für Tag schön losmachen. Und das wäre nicht befristet gewesen, es hätte keine Löschung gegeben. Und die vielen anderen Punkte, die Margit gesagt haben. So, dann habe ich. Wir fragen auch nicht laut, ob wer auf Seiten der Union zuständig ist. Fragen. Dann habe ich den. Ja, ich muss sagen, ich komme mir so ein bisschen vor, als wäre ich unerwartet in der Familienveranstaltung geplatzt, weil sich hier alle mit Vornamen kennen. Das ist schon ein bisschen ein seltsames Gefühl, muss ich sagen. Jetzt habe ich mir leider keine Notizen machen können, weshalb ich das jetzt alles, was jetzt in der letzten halben, dreiviertel Stunde gegenkommt, so ein bisschen auf den Kopf machen muss. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Punkte rausgreifen, die mir aufgefallen sind. So wurde zum Beispiel behauptet, es fallen eben bei dieser Umsetzung keinerlei Verbindungsdaten an, was aber ja ein Widerspruch ist, weil wir gleichzeitig schon die Vorratsdatenspeicherung haben. Das heißt, all diese Daten ja gespeichert werden. Du brauchst gar nichts mehr zu sagen hier. Wir brauchen fast nichts mehr zu sagen. Verbindungsdaten werden gespeichert. Das heißt, es wird gespeichert, wer hat wann welche Erweiterung. Es wird gespeichert, wer hat wann wen angerufen. Verbindungsdaten. Daten vor dem Vorratsdatenspeichergesetz und nach dem Datenvorratsdatenspeichergesetz für 6 Monate gespeichert hat. Das Gesetz nützt im Internet, hat die Vorratsdatenspeicherung, sie speichert lediglich, wer wann im Netz ist. Aber nicht welche Seiten. Also die Einwahl und so. Ja. Okay. Aber nicht welche Seite. Weil das wäre genau das, was man. Das wäre wirklich Kontrolle. Ja, genau. Deswegen, es wird ja auch gleichzeitig, es wurde ja vorhin gesagt, dieses Gesetz soll jetzt also die Leute praktisch vor sich selber schützen, die in dieser Grauzone sind. Da frage ich mich, wozu braucht es da ein Gesetz? Wenn diese Leute ein Interesse daran haben, vor sich selbst geschützt zu werden, dann gibt es Bilderprogramme, die diese Leute sich auf dem Computer installieren können. Man könnte diese Programme auch therapiebegleitend vorschreiben. Das wäre dann dieselbe Wirkung, ohne praktisch diesen möglichen Eingriff in die Umwelt. Und Frau Dr. Wetzel, ich hoffe sehr, dass Ihr Glauben in die Wirksamkeit dieses Mechanismus Spezialgesetz nicht erschüttert wird. Denn wenn ich sehe, wie schnell die Erosion bei der Mautdatenspeicherung zum Beispiel gegangen ist, dann wird mir Angst und Bange. Also gerade ganz kurz, also das ist bedauerlicherweise immer anders diskutiert worden. Mhm. Insofern ist mein Glaube im Spezialgesetz tatsächlich sehr ausgeprägt. Also ich bin ja verkehrsgerichtet. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ja, von daher habe ich also mit der Entwicklung der Maut also eine ganze Menge zu tun gehabt. Also Diskussion fand bei uns im Ausschuss. Und da war also immer auch einer der Punkte, was passiert eigentlich mit den Daten, die da erhoben werden. Und dann hieß es auch immer, so hat man uns gegenüber argumentiert, nein, die Daten werden für nichts anderes benutzt. Und im gleichen Atemzug hat man über Mehrwertdienste gesprochen. Und das halte ich persönlich für eine sehr fragwürdige Geschichte, das also so doppelt zu diskutieren. Von daher war ich in Bezug auf die Daten, die bei der Maut erhoben wurden, immer sehr skeptisch. Mhm. Das bin ich beim Spezialgesetz überhaupt nicht. Da wirklich nicht. Und es gibt auch manchmal, wie vorhin der Einwand da hinten vom Tisch kam, es gibt manchmal eben auch Dinge, die dann beklagt werden vom Verfassungsgericht, weil sich der Bundestag geirrt hat oder so. Und da gibt es, also das weißt du selber als Jurist besser als ich, da gibt es also meistens vorher auch entsprechende Diskussionen in der Fraktion, weil also garantiert irgendeiner unserer Juristen, wir haben da also einige, die könnte man auch namentlich benennen, die immer sofort warnend ihre Stimme erheben, wenn da also zu erwarten ist, dass es gibt, eigentlich gibt es immer irgendwo ein paar Leute in der Fraktion, die also eigentlich sehr richtig voraussehen, was irgendwann folgen wird. Und da ist man dann natürlich durch einigermaßen Zugehörigkeit auch geübt, darum das zu hören. Dann weiß man auch, worauf man sich verlassen kann und worauf nicht. Und diese Sachen mit den Spezialgesetzen, also Sören hatte das auch, Entschuldigung, das ist jetzt, ihm gut zu hören, Vornamen. Aber er hatte das ja auch schon völlig richtig gesagt, dass das Spezialgesetz ist eine formale Kleinigkeit, eine formal juristische Kleinigkeit, hat er gesagt. Das ist es eben nicht, ne? Sondern es ist wirklich ein ganz wesentlicher Punkt. Und damit steht und fällt oft auch in der Arbeit. Da müssen wir eben auch unsere Fachleute haben in solchen Fällen. Wir müssen auch die Anhörungen haben, damit wir eben auch andere Fachleute von ganz verschiedenen Organisationen uns wirklich anhören. Es geht nicht anders. Wir sind als Parlamentarier nicht omnipotent. Das ist das eine. Und dazu muss man, denke ich, auch stehen. Ich finde, man darf nicht nur dazu stehen, man sollte auch dazu stehen, dass man nicht omnipotent ist und nicht alles von vornherein weiß. Und dann kommt eben auch noch dazu, dass in vielen Gesetzen, da war gerade dieser Hinweis mit dem die Todesstrafe ist abgeschafft. Andere Formulierung hätte sein können, es gibt keine Todesstrafe. Dazwischen ist ein riesengroßer Unterschied. Und das, vor dem Problem stehen wir Parlamentarier eigentlich ganz, ganz, ganz oft. Weil es gibt so kleine Feinheiten in den Formulierungen, da muss man 100% wissen, was bedeutet das eigentlich. Ja? Ja, darf ich an den Punkt mal einhaken? Denn was bedeutet das eigentlich? Das kann man sich natürlich lange über diese formalen juristischen Dinge unterhalten. Das ist sicherlich auch interessant, wenn man Jurist ist. Aber in diesem Gesetz steht im Wesentlichen momentan drin, wir machen eine Sperre auf DNS-Ebene. DNS-Ebene ist mehr oder weniger das Rückgrat des Internet. Wir greifen also in das Rückgrat des Internet ein. Wir reißen es sozusagen raus und bauen es halt schon wieder zusammen. Die Tatsache ist, sobald ich einen anderen DNS-Server frage, der jetzt nicht bei einem der großen Provider, also sagen wir mal, die Online hat einen DNS-Server, die setzen die Sperre um. Innerhalb von 10 Sekunden habe ich das umgeschaltet, dann frage ich einen anderen DNS-Server. Was hindert den Pederasten, Pädophilen in der Grauzone dazwischen? Was hindert ihn daran, diese in 10 Sekunden zu bewerkstelligende Änderung vorzunehmen? Ja. Das ist, wie gesagt, nicht unsere, will ich den Begriff eigentlich nicht verwenden, nicht unsere Zielgruppe. Und es war von vornherein klar, das ist, man kann es um die Hardcore-Gruppe etwas umgehen, da machen wir uns nichts vor. Deswegen haben wir es auch nicht Verhinderungsgesetz von Kindesmissbrauch genannt, sondern eben Erschwerungsgesetz. Es erschwert den Zugang für diejenigen, die sich technisch nicht über die Sperre hinwegsetzen wollen. Diejenigen, die sich darüber hinwegsetzen wollen. Das Internet ist, als es entwickelt wurde, nicht von Juristen entwickelt worden, sondern von Technikern. Die Techniker haben die optimale Kommunikation auf www.de realisiert. Dann kamen weltweite Gesetzgebung und haben er erlaubt ja plötzlich alles Mögliche. Ja. Die Chinesen haben mit Entsetzen festgestellt, dass eine weltweite Demokratiebewegung damit entsteht, die ihre Macht in den Fundamenten erschüttert kann. Sie setzen Zensur im Sinne, deswegen sind wir auch immer so ein bisschen mit diesem Begriff Zensur. Aus diesem chinesischen Umfeld reißt und gegen ein Gesetz stellt, das nur verhindern soll, dass die Vergewaltigung von Kindern betrachtet wird. Das ist absolut legitim, da bin ich hundertprozentig Ihrer Meinung. Wenn es irgendwas gibt, was das verhindern kann, dass diese Seiten weiter verbreitet werden, wirksam verhindert, bin ich dabei. Aber es darf eben nicht zulasten des auch vorhandenen Grundrechts auf Informationsfreiheit und eben auch nicht auf diese Verhinderung von Zensur. Ich nehme das Wort jetzt mal bewusst in den Mund. Das darf einfach nicht passieren. Nun steht in diesem Gesetz, jetzt komme ich mal wieder zum formalen juristischen zurück, nun steht in diesem Gesetz, ja, steht in diesem Gesetz, wie diese Zugangserschwerung stattfinden soll. Oder kann es früher oder später passieren, dass wir sagen, gut, das Spezialgesetz haben wir jetzt, wir haben festgestellt, die DNS-Sperren wirken nicht, die kann jeder, selbst mein Vater schafft das in 10 Sekunden, und hat vom Internet wirklich so viel Ahnung wie den Kuh vom Eier liegen. Was hindert daran, jetzt zu sagen, gut, hat nicht funktioniert, denn jetzt nehmen wir dieses Gesetz und verpflichten alle zur Nutzung eines zentralen Proxy-Servers, beispielsweise, wie es in China ja gang und gäbe ist, oder zur Installation einer Filtersoftware, die auch, ich glaube, ein niedersächsischer Ministerpräsident hat das bereits gefordert, ist damit dann Gott sei Dank abgeblitzt, aber ist in diesem Gesetz verankert, wie diese Zugangserschwerung stattfindet, oder kann man das Gesetz jederzeit auf eine andere Form der Zugangserschwerung umsetzen? Also Gesetze sind immer grundsätzlich technologieneutral. Weil wir nie wissen, wie sich die Technologien entwickeln. Ganz wichtig. Und natürlich kann es, ganz wichtig. Wir leben in einer Demokratie und es kann natürlich eine Mehrheit geben, die sagen, wir lassen uns nicht gefallen, durchs Internet abgezockt zu werden, betrogen zu werden, abgefischt zu werden und mit illegalen Verbreitungen belästigt zu werden. Wir wollen, es kann eine Bürgerbewegung sein, ein kontrolliertes Internet. Ich will, wenn ich etwas anklicke, ich kaufe das oder wenn ich eine Mail öffne, nicht ein Trojaner mir auf dem Nasen. Deswegen wollen wir, lieber Bundestag, macht das, denkbar ist das alles. Es widerspricht den Fundamenten aber, wie die Internetgemeinde für den sauberen Umgang mit dem Internet entwickelt. Ein Vorschlag von uns ist, wir wollen so eine Art 110 einführen fürs Internet. Also wenn man auf eine Seite kommt oder eine E-Mail bekommt, bei der etwas nicht in Ordnung ist, dann muss es eine Tastenkombination geben, mit der diese Seite automatisch an eine Kontrollstelle geleitet wird. Anonym geleitet wird. Solche Kontrollstellen gibt es schon, dass ich die als Mail verschicke. Da muss ich also meine Mailadresse als Absender angeben, da kann ich so etwas bestimmen. Wenn ich auf eine Seite stoße, wo ich sage, es kann doch nicht wahr sein, dann muss es eine Tastenkombination geben und dann geht das an eine zentrale Kontrollstelle, die dann prüfen soll, ist das ein Betrugsversuch, ist das illegal, damit man bekommt auch keine Rückmeldung, sondern einfach nur, es wird von Leuten, die davon Ahnung haben, die wird die zur Kenntnis gegeben, da gibt es etwas, das hat nicht gelernt. Das wäre etwas, mit dem man das Internet langsam, aber sicher auch rechtlich besser in den Griff bekommt. Weil zumeist ist es so, ich habe gerade gestern eine E-Mail geöffnet, wo mir mitgeteilt wurde, die Post hätte ein Paket für mich und könnte mir das nicht zustellen. Und ich sollte ein Fax öffnen, ein Faksimile in der Mail sollte das öffnen. Das läuft schon länger. Und kaum hat ich die Mail angeklickt, meldete sich mein PC schon und sagte, dass ich verwarnt habe. Das sind Entwicklungen, bei denen auch Filtersoftware und so weiter funktioniert. Ich versuche mir nur vorzustellen, wie soll denn eine Filtersoftware aussehen, die Kinderpornografie von anderer Pornografie trennt. Wie soll sich denn ein Pädophiler einen Filter anrichten? Einrichten lassen, die an dieser Stelle das, was das Gesetz ganz einfach macht, kein PC, was der Filter überhaupt ist. Es gibt ein Programm, das genau das macht, das die Datenströme durchsucht und Bilder, die eben tatsächlich als nicht zulässig identifiziert wurden, tatsächlich aus dem Datenstrom herausfiltert. Dieses Programm könnte bei Providern installiert werden. Dieses Programm könnte die entsprechenden Inhalte aus den Datenbanken herausfiltern. Das wäre also ein wirksames Zugangserschwerungssystem. Das wäre ein Aufschrei, wenn die Provider anfangen zu filtern. Wenn die Provider anfangen zu filtern, und zwar nach einer nicht kontrollierten, die überhaupt kein Mensch einsehen kann, nach einer Filtertechnologie. Und dann sagen sie, macht euch keine Sorge, wir haben das jetzt alles sauber. Allein die Spam-Filter, den einfachsten aller Filter. Wie viele Mails, ordentliche Mails, landen in Spam-Filter? Gut, dass Sie das nicht sehen. Dann sind wir auch einer. Deswegen, also Filterprogramme, wird jeder Markt das für sich einrichten und dann ist man was draus wird, aber die Provider. Das bedeutet, dass wir jetzt ein Spam-Limit für APA angeboten bekommen. Also Bundestag wurde danke. Also ich habe erstmal zwei Fragen. Ich habe erstmal keinen Namen, danke. Eigentlich ist er Andreas, aber ich bin halt dann jetzt mal der Junge mit dem Laptop. Erste Frage, und zwar, es geht um die Stoppseite an sich. Den Rest haben wir jetzt ja schon zu Genüge diskutiert, aber die Stoppseite an sich ist für mich eher kontraproduktiv aus folgendem Grund. Darauf ist ein Stoppzeichen zu sehen, es ist rot, es ist auffällig. Und wir alle kennen sozusagen das Stoppzeichen aus dem Straßenverkehr. Halten Sie an, fahren Sie weiter. Ich bin jetzt auch nicht der Meinung, da sollte man jetzt ein Durchfahrtverbotsschild hinstellen, aber die Seite fordert im Prinzip den neugierigen Internetbenutzer geradezu auf, zu schauen, was sich dahinter verbirgt. Ich will damit sagen, man hätte die Seite vielleicht so gestalten können, dass sich der Inhalt ungefähr so wie eine sogenannte 404, also Not Found Webseite aufbaut, die dann darstellt, diese Seite existiert einfach nicht. Oder sagen, dieser Inhalt verläuft sich jetzt im Unendlichen und der Browser kann jetzt diese Internetseite nicht laden. Darf ich da einfach mal als Zwischenruf antworten? Weil das ist zum Beispiel ein Vorschlag, den ich persönlich eigentlich hervorragend finde ich einleuchtend. Typische Sache, die uns in Anhörungen manchmal gesagt wird, wenn wir also man so solche Fragen stellen, wenn wir es nicht in Anhörungen, bestimmen wir auch nicht als Parlamentarier, sondern machen die, die das umsetzen. Aber das war genauso oder ist genauso ein Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, alle Regelungen, die wir finden, müssen sich auch weiterentwickeln. Man muss auch klüger werden dürfen. Und ich finde den Vorschlag ausgesprochen. das ist ein guter Vorschlag. Also ich finde, den muss man einfach auch, ich habe ihn mir jetzt hier einfach notiert, also ich werde ihn auch weitertragen, weil ich wirklich nicht finde. Gut, und die zweite, Sache ist, nochmal zu den Servern, die weltweit sozusagen die Daten speichern. Also es wurde ja inzwischen auch erwiesen anhand der, ich sag jetzt mal, Sperrlisten, die in die Öffentlichkeit gelangt sind, dass ein Großteil dieser Seiten, die auch wirklich als Seiten identifiziert wurden, die kinderpornografischen Inhalt trugen, entweder in der EU, Australien oder den USA gespeichert sind. Weil diese Länder, ich würde jetzt auch nochmal Russland da beispielsweise hinzunehmen, den europäischen Teil davon, dass dies halt die einzigen Länder sind, wo die Infrastruktur weit genug ausgebaut ist, wo man solche Sachen auslagern kann. Und diese Länder haben halt auch schon untereinander diverse Abkommen. Und ich würde jetzt auch mal zum Beispiel Interpol aufführen, über die man das auch regeln könnte. Die Amerikaner, das ist das größte Problem bei den Amerikanern. Die haben eine andere Rechtsauffassung. Die sagen, wenn der Kindesmissbrauch stattgefunden hat, dann ist das ein Kapitaldelikt, das hat stattgefunden. Wenn das auf Video aufgezeichnet wird und weiterverbreitet wird, dann hat der Kindesmissbrauch stattgefunden. In Deutschland sagt man, er wird fortgesetzt durch die Verbreitung des Videos. In Amerika sagt man, die Handlung ist abgeschlossen. Und deswegen löschen die Amerikaner nicht. Sie haben kein Problem damit, das Scheite im Netz zu lassen, weil sie es abfischen. Weil sie ganz gezielt diese Seiten kontrollieren und jeden, der darauf geht, und wohlgemerkt ist, das sind ja kommerzielle Angebote. Es geht ja nicht, wenn jemand klickt das an, guckt sich's an und geht weiter, sondern es wird ein Angebot runtergeladen, nämlich ein Film, ein Foto. Oder mehrere Filme oder mehrere. Und die werden in Amerika abgefischt. Das Bundeskriminalamt hat über Interpol permanent versucht, aus Amerika stammende Seiten löschen zu lassen. Die Amerikaner sagen, es interessiert uns nicht, was ihr damit Probleme habt. Wir nutzen das als zentrales Instrument, die Päderastenszenen zu durchleuchten und auffliegen zu lassen. Es ist ab und zu mal auch in Deutschland so etwas bekannt geworden. Vor etwa einem halben, dreiviertel Jahr war es zeitgleich mehrere tausend Haushalte in Deutschland Computer beschlagnahmt wurden, weil man dann so eine Abwischaktion ausgewertet hat. Die Amerikaner machen das permanent. Die löschen diese Seite nicht, sondern nutzen sie, um gezielt die Szenen zu durchleuchten. Also im Prinzip als Lockmittel. Wenn man das so will, kann man das so sehen. Die Amerikaner haben aber auch ein anderes Rechtsinstrument geschaffen, das wir auch nicht kennen. Die Amerikaner erlauben es den Strafverfolgungsbehörden, direkt in die gespeicherten Daten der Provider reinzugehen und die IP-Adressen an die Klagenden zu zeigen. Wir brauchen dazu einen Richter. Der muss die Höhe des schützenden Rechtsgutes abwägen mit der Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses und kommt zum Ergebnis, ob die Daten herausgerückt oder nicht. Die Amerikaner haben das vollständig geöffnet und die entsprechenden Strafverfolgungsbehörden klicken sich einfach ein in den Datenspeicher des Service-Providers und holen sich die entsprechenden Namen, Klarnamen zu den Internetadressen raus. Vollkommen ohne Kontrolle, ohne Gerichtsbeschluss. Das ist eine andere Rechtsauffassung, wie man diesem Problem umgeht. Aber das ist halt die Grundlage dafür gewesen, dass wir diesen Grundsatz löschen vor Sperren nicht weltweit durchsetzen können. Die Rechtsauffassungen sind in manchen Staaten vollkommen anders. Kinderpornografie ist überall verboten, aber die Frage, wie geht man damit um, wenn das Kind missbraucht wurde und Dokumente darüber verbreitet werden. Das ist sehr unterschiedlich. Und auch in Deutschland gibt es diesen Straftatbestand eben der Verbreitung, den 184b. soll mir nicht zugeschrieben sein, wann, aber auch nicht seit Anbeginn des Strafgesetzbuches, weil es gab kein Problem. Meiner Meinung nach gibt es, glaube ich, das Gesetz 184b seit irgendwann in den 70ern, glaube ich. Und davor, weiß ich jetzt auch nicht genau, was es da gab, aber ich glaube, der wurde erst in den 70ern im Grundgesetz verankert. Ja, ich war jetzt bei etwas flapsig. Im Strafgesetzbuch gibt es eine spezielle Paragraph in einer Erweiterung über das Internet. Ja, ich fürchte, egal was Sie auch immer sagen werden, Sie werden solche jungsozialistischen Querulanten mich nicht überzeugen können. So leicht ist es mir auch. Also, auf dem Flyer steht, und auch da steht sehr schön: Freiheit statt 1, stoppt den Überwachungswahn. Ich sehe da auch eine fortlaufende Entwicklung, dass es hier eigentlich darum geht, Bürgerrechte oder ja doch einzuschränken, um eben Wählerstimmen zu fangen und sozusagen die Masse, die große Masse zu beruhigen und damit eigentlich verschwindend geringe Tätergruppen ja eigentlich minimal zu verlangen. Also ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wir haben sowas wie das Porn 2.0. Es ist mittlerweile möglich, Pornovideos selbst ins Internet zu stellen. Also jeder, der Pornos konsumieren will, der kann das. Die Leute, die wirklich so krank sind und Kinder Sex sehen wollen, die werden ihre Seiten haben und da werden sie sich auch nicht von abbringen lassen. Und wenn sie sagen, dass es Menschen gibt, die zufällig darauf geraten können, weil sie eigentlich nur ganz normale Pornografie konsumieren wollen, ja, das halte ich doch für sehr, sehr unwahrscheinlich bei der Menge an Pornoseiten, die jeder Jugendliche, männliche Jugendliche unter 25 in Deutschland kennen dürfte. Also ich sehe das so, dass hier die Bürgerrechte nach und nach immer mehr eingeschränkt werden und man das, was als nicht normal angesehen wird, eigentlich verfügen möchte. Das ist zum Beispiel im Vorfeld des G8-Gipfels wurden Wohnungen durchsucht von vermeintlich linksextremistischen Tätern. Ich weiß nicht, da wurden sicherlich keine Bomben gefunden. Und jetzt versucht man, ja, die angeblich so große Masse, die große Szene an Pädophilen und Kranken zu zerschlagen. Und dabei wird man, glaube ich, ja ein, zwei vielleicht fangen, aber bei wie vielen wird es schiefgehen? Bei wie vielen wird es daneben gehen, dass Leute in dieses Netz geraten, die eben ja nichts damit zu tun haben? Also verstehen Sie, was ich sagen möchte? Also ich bin einer von diesen Querulanten, also vermutlich sieht die Piratenpartei das ähnlich, dass man hier eigentlich nichts erreicht, sondern eigentlich nur Wähler stimmen möchte und so tut, als würde man etwas tun. So dass man sagt, man schiebt irgendwo den Riegel vor, aber es bringt eigentlich nichts, sondern ja, wo hört es dann auf? Also jetzt sagt man, Kinderpornografie ist sollte bekämpft werden, gut. Dann wird der Ruf laut, Rechtsextremismus muss bekämpft werden. Das würde ich auch so unterstützen. Dann wird der Ruf laut werden, Linksextremismus muss bekämpft werden. Und irgendwann werden dann Leute kommen und sagen, Homosexualität ist eigentlich auch nicht normal, das ist ja wieder natürlich. Dann müssen plötzlich solche Seiten auch noch gesperrt werden. Verstehen Sie, ich sehe eine fortlaufende Entwicklung. Und Sie sagen, das werden Sie mir auch nicht nehmen können. Aber wenn ich das so höre, dann erinnert mich das ein bisschen an meine eigene Lösungszeit. Also wenn ich bedenke, also als ich in eurem Alter war, da war Homosexualität wirklich noch strafbewehrt. Also ich sage mal, die Älteren unter uns erinnern sich noch dran. Und das war was ganz Schreckliches. Was haben wir gekämpft, um Gesellschaft irgendwo anders, also um Gesellschaft zu verändern? Da haben wir auch viele, viele gute Sachen gemacht. Also, das erschüttert mich immer so ein bisschen. Mich erinnert das auch etwas an die Kampagne gegen die Volkszählung. Alle die Argumente sind vorgetragen worden, als in den 70er Jahren man auf Gedanken gekommen ist, man müsste doch eigentlich wissen, wie groß der durchschnittliche Mensch ist und vielleicht auskürzen, wie viele Menschen im Land wohnen. Die Volkszählung, das war das Ende der Demokratie. Ich finde es wichtig, dass man eine warnende Stimme erhebt bei all dem, was der Staat tut, wenn er in einer Kontrollfunktion hält. Nur, man sollte sich halt schon sicher sein, dass diese Kontrolle schädlich ist. Und diese Differenzierung wird halt von den Kritikern des Gesetzes nicht gemacht. Die Kontrolle zum Beispiel, ob Gewerbetreibende Verbraucherschutzrechte einhalten. Diese Kontrolle ist genauso ein Gesetz, da gab es keinen Aufschrei. Die Kontrolle, ob ein eingesetztes Zahlungsinstrument, die Deile, abgeschafft werden oder reguliert werden, da gab es keinen Aufschrei. Das ist Verbraucherschutz gewesen. Weil dahinter steht ein bestimmtes Interesse, ich möchte mich im Netz ohne Betrugsversuche bewegen können. Ich möchte geschützt werden. Jetzt geht der Staat hin und sagt, wir können nicht zusehen, dass die Vergewaltigung von Kindern frei zugänglich im Netz übertragen wird. Und sogar noch gegen Geld, da fließen relativ große Summen und der Staat sagt, das ist eine so abscheuliche kriminelle Handlung, das wollen wir stoppen. Und dann heißt es, es gibt einen Überwachungsstaat. Wenn man diesen Staat mit 80 Millionen Einwohnern überwachen wollte, dann müsste man Beamte haben, die bereit sind, ihren Amtseid, ihren Beamteneid zu verletzen. Und es wird keinen Vorgesetzten geben, der zu einem Beamten sagen kann, also jetzt 13 Uhr, jetzt bricht man die Verfassung. Bis 17 Uhr bist du damit fertig. Wenn man sich das, ja, in der Praxis müsste es so sein, dass ein Beamter die Pflicht hat, den Auftrag bekommt, die Verfassung zu brechen, gegen seinen Eid. Selbst wenn ein Vorgesetzter, ein Polizist, ein Staatsanwalt, wer auch immer, ein Richter, so etwas anordnen würde, würde dieser Staat durch diesen Beamten erpressbar sein ohne Ende. Wenn ich als Beamter, ich bin keiner, aber wenn ich einer wäre, aufgefordert würde, die Verfassung zu brechen, dann würde ich reich werden. Weil den Skandal würde der Spiegel mir für 1 Million abkaufen und die Süddeutsche für 2 Millionen. Dann könnte ich zu meinem Arbeitgeber sagen, du, ich habe dir Angebote von 3 Millionen, leg noch eine drauf und ich gehe auch übrigens nicht mehr arbeiten. Weil du hast mich verpflichtet, die Verfassung zu brechen. Und jetzt will ich 4 Millionen von dir und arbeiten gehe ich auch nicht mehr. Deswegen, ganz ernsthaft gemeint, das meine ich gar nicht witzig. Die entsprechenden Kontrollmechanismen sind einem Amtseid auf die Verfassung verpflichtet. Wie soll es möglich sein, in unserem Staat mit einem Journalistenapparat, mit investigativen Journalisten ohne Ende, dass ein Verfassungsbruch stattfindet, ohne dass den jemand mitbekommt und veröffentlicht. Natürlich gibt es immer mal wieder den einen oder anderen, wo Barschel-Affäre und ähnliches mehr, wo man sagt, mein Gott, was ist denn da passiert? Aber es ist alles an die Öffentlichkeit. Es ist alles ausgesprochen. Und der Verfassungsbruch, groß organisiert im Internet, wer soll denn das schaffen? Also da habe ich etwas mehr Vertrauen in unseren Rechtsstaat, dass die Beamten und ihre Amtsgerichte und die Mechanismen der Erpressung, wenn jemand das tun würde, so wirkungsvoll sind, dass wir da keine Chance brauchen müssen. Kann ich dazu noch sagen? Also ich glaube, Sie verwechseln mich jetzt mit einem kleinen Linksradikalen, den schon früher von seinen Eltern 1984 vorgelesen wurde. Ich sehe das ja wirklich nur so. Ich glaube auch nicht, dass wir uns gerade im Überwachungsstaat befinden oder dass der nun direkt vor der Tür steht und dass nun dieser Raum schon verwanzt ist. Ich sehe das nur, dass hier wirklich die Wählergunst versucht wird zu... Ich glaube halt wirklich nur, dass hier um Wählerstimmen geworben wird, eben mit, ja, dass man eben das Gefühl der Sicherheit und Kontrolle geben will. Und das kann man, glaube ich, einfach nicht. Also ich glaube nicht, dass ein Stoppschild Kinderpornografie ausmerzen wird. Das glaube ich wirklich nicht. Du kannst mich einfach nicht ergänzen oder so. Also ich sehe da jetzt einfach, dass es bei politischen Beschlüssen gibt es Abwägungsprozesse. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Und wenn du jetzt zum Beispiel Mitglied des Bundestags wärst und wärst in dieser Diskussion dabei gewesen, dann hättest du festgestellt, dass du mit deiner Meinung keine Mehrheit bekommst. So einfach ist das. Das ist das Problem dabei. Ne? Weil man diskutiert, man wägt die unterschiedlichen Positionen oder Glaubensbekenntnisse dann ab. Der eine sagt, also ich befürchte aber dies, der andere sagt, ich sehe aber das im Vordergrund. Und da mag, also habe ich ja vorhin schon mal gesagt, bei den Motivationen, die sind so breit gestreut und jeder hat dann seine eigene Motivation dabei. Man muss sich auf der einen Seite wirklich vor Augen führen, was ist das Formale, was wir beschließen. Und das ist nun mal ein Spezialgesetz. Und da ist nicht, ich spekuliere, aber dies und jenes und das kann alles folgen, weil dafür bräuchte es eigene Gesetze, und zwar wirklich ganz eigene Gesetze dann, die in einem relativ schwierigen Verfahren überhaupt nur hinzukriegen wären. Und insofern sage ich jetzt mal, das, was du sagst, das haben einige Leute in der Fraktion oder in anderen Fraktionen auch durchaus gesagt. Dann bin ich jetzt auch in der richtigen Partei. Haben mit der Meinung aber keine Mehrheit bekommen. So einfach ist das. Ein ganz einfaches Beispiel ist, wie Ursula von der Leyen damit aufkam. Haben wir Mails zuhauf bekommen von Genossen, die ganz klar uns mitgeteilt haben, wenn ihr das Gesetz verhindert, rede ich aus der SPD aus. Das sind Leute, die halten das Internet jetzt nicht für so wichtig. Die halten aber eine Maßnahme gegen Kinderpornografie, auch wenn sie nicht vollständig erfolgreich ist, für wesentlich wichtig. Und offen gestanden, da waren auch Mails dabei, die sagen, wir scheißen auf das Internet. Also wenn das zu solchen Exzessen führt, das ist es nicht wert. Also die Fragestellung, sind wir in der SPD mit dem Gesetz in der Mehrheit oder sind wir mit dem Gesetz, also die parlamentarische Seite in der SPD in der Minderheit, die würde ich ganz klar beantworten. Die Mail-Eingänge sagen, 90-95% der Mitglieder der SPD sind mit dem Gesetz in der Mehrheit. Und um ein völlig artfremdes Beispiel zu bringen, was im Moment genauso diskutiert wird, vielleicht nicht bei Jugendlichen, aber uns als Parlamentarier bewegen das im Moment ständig. Wir haben mit Sicherheit alle schon von den Milchpreisen gehört. Und da gibt es also einmal das Landvolk, das sagt also mehr Milchabsatz fördern, Exportförderung. Und dann gibt es den Bund der deutschen Milchviehhalter, den BDM, die sagen, Quote reduzieren, weniger Milch auf dem Markt, damit die Preise hochkommen. Das sind zwei genaue Gegenteile, die die Betroffenen uns also sagen und die auf uns zukommen und Abwägungen verlangen oder Lösungen verlangen oder so. Hat mit dem Internet wenig zu tun, gebe ich zu, aber vielleicht trinkt der eine oder andere ja auch nochmal Milch und weiß, wie wenig Segen das ist. Aber da ist genau das Problem. Man hat so Spektrum von wirklich von X bis Y. Und daraus müssen wir dann irgendwo unseren Handlungsbedarf erkennen oder eben auch nicht. Wenn wir nicht behandelt hätten, wir es schlimmer geworden. Also ich habe mir jetzt noch drei Wortmeldungen notiert, die dann hinter allen drei hintereinander, und dann möchte ich die Diskussion gerne beenden, weil es sonst zu spät wäre. Matze, Yasin und dann Emilie. Ja, ich wollte noch mal ergänzend zu dem sagen, natürlich kann der Staat nicht die Vergewaltigung von Kindern mitnehmen. Ich glaube, da müssen wir hier nicht drüber diskutieren, da sind wir uns alle einer Meinung. Ich glaube, da sind wir auch alle in der Bevölkerung einer Meinung. Aber ich meine, es geht da trotzdem noch um den Weg, dass die, man, aus meiner Sicht muss man viel mehr darauf anlegen, dass man die Täter dieser Perversitäten festsetzt, und ich weiß, das ist genauso populistisch, wie das Sören gesagt hat, die müssen hinter Gitter, die müssen vor ein Gericht, aber leider wird das durch dieses Gesetz nicht getan. Dadurch werden nicht die Täter des Ganzen identifiziert. Und die Politik sollte sich doch fragen, ob es nicht da Möglichkeiten gibt, dass man zum Beispiel die Ermittlungsbehörden in den Landeskriminalämtern stärkt und unterstützt, dass die eben halt herausfinden, dass die Kinderpornoringe sprengen können und halt so die Kinder richtig geschützt werden. Natürlich geht der Missbrauch von Kindern mit jeder Verbreitung weiter, aber am Anfang steht nun mal die eine Vergewaltigung und die muss bestraft werden und da müssen die Täter gefunden. Denn das passiert mit diesem Gesetz nicht und da muss der Bundestag, der nächste denn, wer auch immer an der Regierung ist, ich hoffe natürlich, dass wir es sind, aber da muss noch mehr getan werden, wesentlich mehr, aus meiner Sicht. Ich habe am Wochenende mit einer Person aus dem Bundesvorstand der SPD gesprochen, die hat mir gesagt, sie war gegen, sie oder er war gegen das Gesetz. Egal. Aber hat dennoch dafür gestimmt, aus dem Grund, dass sie Angst hatte vor der Presse, vor der Schlagzeile der Bild. Und das war die Intention, bei denen viele Bundestagsabgeordnete gesagt haben, ja, es wäre schädlicher, wenn wir jetzt dieses Gesetz ablehnen, weil die Presse uns zerreißen würde. Netter Einzelmeinung. Gut, Bundesvorstand. Ja, das finde ich auch eigentlich sehr traurig, dass sich da auch teilweise der Bundestag entweder durch Nacht- und Nebel-Lesungen, die dann teilweise passieren, quasi selbst versucht auch abzuschaffen. Das finde ich auch eigentlich sehr traurig, indem man halt Sitzungen irgendwie in die Nacht setzt oder ähnliches oder auch die Lesung, gerade auch bei der Gesetzgebung von dem Zugangserschwernisgesetz, sehr fragwürdig teilweise auch abgelaufen ist, weil das eigentliche Gesetz oder der eigentliche Gesetzentwurf, der in der ersten und zweiten Lesung, glaube ich, Bestand hatte, wurde dann nachher noch extrem verändert, soweit ich das richtig weiß. Und dabei hätte man eigentlich dann die erste und zweite Lesung nochmal wiederholen müssen, weil man da am 7. durch die Einbindung auch teilweise der SPD ein anderes Gesetz eigentlich diskutiert oder grundlegend auch im Prinzip die Diskussionsleitung ein bisschen geändert hat von dem Gesetzentwurf. Das finde ich also schon ein bisschen fragwürdig eigentlich. Und zum anderen auch diese Abwägung, die auch des Öfteren schon gefallen ist. Sicherlich ist es auch ein Generationsunterschied, wenn man da ohne Internet aufgewachsen ist damals oder jetzt wie die junge Generation mit Internet aufgewachsen ist, hat man da, denke ich mal, eine andere Gewichtung drin. Aber der Nutzen, der letztendlich von so einem Gesetz, dieses Zugangserschwernisgesetz, kommt, finde ich, von der Gewichtung her deutlich zu schwach. Also es bringt einfach nichts, weil man dieses Gesetz einfach mit innerhalb von 10 Sekunden anderer DNS-Einstellungen etc. umgehen kann. Und die Betroffenen, die dann dementsprechend, ich weiß jetzt keine Zahlen oder ähnliches, aber die dann zufällig darauf kommen und dass diese Neigungen sich dann so steigern, dass sie dann auch wirklich noch mehr davon wollen oder selbst auch vielleicht solche Taten auch begehen oder ähnliches. Ist nicht mal so gering oder so eine geringe Menge. Und da kann man dann wirklich bei der Therapie oder bei der eigentlichen Prävention anfangen, im realen Leben, nicht im Internet. Und das finde ich dann deutlich wichtiger oder auch da auch dementsprechend dann mehr Geld zur Verfügung zu stellen für diese Therapien, weil so ein Gesetz oder diese Zugangserschwernis deutlich mehr aufwirft oder auch deutlich mehr Mechanismen aufwirft, weil wenn dann erstmal eine Zensurinfrastruktur geschaffen ist, dann kann die entweder auch von anderen Staaten gekauft werden, was dann auch ein großer Fakt sein kann, wenn dann China sagt, ach super, Deutschland hat da ein Zugangserschwernisgesetz und dadurch sind die Techniken erstmal vorhanden auf dem Markt, dann kauft sich China das kurz ein, hat noch eine bessere Firewall sozusagen, kann noch besser die eigenen Leute oder die eigene Bevölkerung dadurch überwachen. Das finde ich auch eine sehr große Gefahr darin oder auch die allgemeine Entwicklung, dass sich das mehr und mehr in einen Überwachungsstaat setzt, ist auch immer sehr fragwürdig. Und dann ist definitiv auch meine Abwägung so, dass man gegen diesen Gesetzentwurf sein muss eigentlich. Und das diese Abwägung kann ich auch teilweise einfach nicht so ganz nachvollziehen. Vielleicht auch, weil ich halt die falsche Generation in dem Bezug bin. Aber das sind nicht mehr falsche Ansätze. Oder zumindest die Gewichtung ist einfach total falsch in meinen Ansichten. Weil der Nutzen, der dahinter entsteht, ist eigentlich so gut wie, oder es strebt eigentlich gegen Null. Ich sehe zumindest so gut wie keinen Nutzen dahinter. Und die Gefahren, die dahinter sich verbirgen, sind eigentlich deutlich größer. Und wenn dann wirklich das BKA da die Listen quasi selbst erstellt, das Kontrollgremium vierteljährlich diese kontrolliert, dann ist die Gefahr, dass die freie Meinungsäußerung dadurch gefährdet wird, denke ich mal deutlich stärker, vor allem wenn dann ein BKA-Beamter einfach Seiten auf eine Liste setzen kann und da im Prinzip auch, soweit ich das weiß, nicht großartig eine Gefahr darin sieht, wenn dann das Kontrollgremium sieht, ach, die Liste ist gar nicht mit Kinderpornos oder ähnliches behaftet, also diese Seiten, dann hat im Prinzip auch der BKA-Beamte nicht großartig was zu befürchten. Das heißt, er kann dann quasi lustig seine Seiten, die er für falsch hält oder das für seine Interpretation Kinderporno ist, einfach auf die Liste quasi setzen und dieses Kontrollgremium kann dann irgendwann in einem Vierteljahr oder einem halben Jahr das dann auch umsetzen und das dann wieder rückgängig machen. Nur was passiert dann in diesem Vierteljahr? Und ein weiterer Fakt, der mir auch da sehr wichtig ist, ist die, überhaupt die Interpretation von Kinderporn. Das ist immer, man muss da keine große Diskussion führen, was wirklich Hardcore-Kinderporn sind. Aber was dann zum Beispiel mit Anime, mit Zeichnung oder Ähnlichem, da ist eben auch die Gesetzgebung im Moment nicht so wirklich eindeutig, wo dann da wirklich Kinderporn aufhört und andere Konsumgüter da reingehören. Und das ist eben auch eine weitere Gefahr, dass da einzelne, ich sage jetzt auch mal bewusst, auch eigentlich eher Randgruppen, und ich ziehe mich da definitiv nicht dazu, da eventuell auch benachteiligt werden. Das finde ich dann auch noch eine sehr große Gefahr. Also ich sehe deutlich die Gewichtung mehr in den Gefahren als in den Vorteilen dieses Gesetzes. So, bevor ihr darauf antwortet, möchte ich schon mal an der Stelle sagen, dass die Diskussion von der Ende ist, war eine gute Diskussion. Und ich möchte, dass ihr drei das eigentlich zum Schluss der Indie selber fängt an und wir wollen dann das andere antworten. Abschließend nur drei kurze Punkte. Erstens, wir brauchen in Deutschland eine andere Debatte über Schutz von Kindern und über Kinderpornografie. Und wir müssen uns Gedanken machen über wirklich wirksame Instrumente, um das zu verhindern. Und wir müssen vor allem darauf achten, tatsächlich die Täter zu bestrafen und nicht Leute, die keine Opfer sind, zu solchen zu machen. Das Zweite ist, weil das vorhin so ein bisschen angeklungen ist, die Debatte über Überwachungsstaat, über Datenschutz oder Schutz von persönlichen Daten insgesamt. Es ist gut, wenn gerade junge Leute dafür ein Bewusstsein entwickeln und auch insbesondere im Umgang mit neuen Medien mit Vorsicht und ja, wie gesagt, ein Bewusstsein für Datenschutz. Und wenn diese jungen Leute sich zusätzlich noch in der SPD und bei den Jusos engagieren und ihren Bundestagsabgeordneten dabei ganz besonders auf die Finger gucken, dann kann man das damit auch nur begrüßen. Der dritte Punkt ist, das eine ist die juristische Debatte. Da haben wir einen großen Teil heute Abend diskutiert und da steckt viel hinter. Was mir zum Beispiel auch neu war und womit man bestimmte Ängste sicherlich auch mit erschlagen kann. Das andere ist aber, jetzt benutze ich das noch zweimal, das sind die Ängste der Leute vor der Etablierung eines Zensurmechanismus. Und ich glaube, diese Ängste müssen wir auf jeden Fall ernst nehmen. Und wir müssen die auch ernster nehmen vor allem. Die Debatte hier, die ist auch, glaube ich, manchmal ein bisschen am Thema vorbeigegangen. Und man darf da keinen Generationenkonflikt an der Stelle aufmachen, aber ich glaube, wir müssen schon ganz genau darauf achten, wie wir dieses Thema diskutieren. Und das war der Punkt, den ich davor genannt habe. Wenn junge Leute das Bewusstsein entwickeln, dann muss man damit, glaube ich, anders umgehen und muss diese Ängste tatsächlich ganz, ganz ernst nehmen, weil viele Leute wirklich die Angst davor haben, dass wir etwas abgleiten, was wir alle nicht wollen. Das ist Zensur in dieser oder jener Form. Aber insgesamt auf jeden Fall danke, dass Sie und dass ihr alle hier wart, weil es wirklich eine spannende Debatte war. Und es gibt viel für uns, die wir irgendwie in der SPD-Funktion innehaben oder gewählte Abgeordnete sind, was da mitgenommen werden kann. So. Ich kann es meinerseits kurz machen, wenn das auch nicht wiederholen. Ein Aspekt nur aus den Fragen noch aufgreifen. Mehr gegen die Vergewaltigung von Kindern zu tun. Das ist vollkommen richtig. Ich will aber auch ganz deutlich sagen, genauso wie Mord oder andere Kapitalverbrechen, ein Staat, in dem das nicht mehr möglich ist, wäre ein Staat, in dem ihr nicht leben wolltet, weil dessen Kontrollfunktion sehr tief hinein ins Private gehen müsste. Man kann, das ist eben das Dilemma des Strafgesetzes, abschrecken und Täter bestrafen. Wenn man einen Mechanismus so weit entwickelt, dass die Tat unmöglich wird, dann ist man bei einem Überwachungsstaat, der, was jetzt Kinderpornografie betrifft, Elternrechte vollständig aushebeln müsste. Denn diese Kinder, die da missbraucht werden, haben Eltern. Und die Prozesse, die in der letzten Zeit waren, haben ihnen gezeigt, die Eltern geben ihre Kinder dafür her, gegen entsprechende Interessen. Wenn man also etwas dagegen tun will, in diesem Bereich etwas tun will, wird das eine Gesellschaft, die euch nicht mehr gefallen ist. Die wäre eine Kontrolle bis ins Detail des Elternhauses hinaus. Und zwar zwangsläufig. Und deswegen, es ist ein permanentes Thema, mehr zur Prävention von gegen Straftaten zu tun. letztendlich erfolgreich wird eine offene, plurale Gesellschaft nie sein. Ein Stück weit werden wir damit leben müssen, aber die Sicherheit, dass ein Täter bestraft wird, ist die entscheidende Prävention. Aber weitergehen, im Vorfeld durch Kontrollmechanismen die Tat ausschließen, wird unsere Gesellschaft in Grundfesten erschüttern. Okay, ich würde auch noch auf die Anfrage oder auf den Beitrag eingehen wollen, den der junge Mann in der Mitte da gebracht hat. Also Sie hatten beklagt, dass das Verfahren im Grunde falsch gewesen ist, das wir gehabt haben. Und also da wäre also in der Nacht- und Nebelaktion, hätte nee, das war, sich selber das war getrennt. Also irgendwo da beseitigt oder sowas. Also das stimmt alles nicht. Ich hatte ja gerade zu Beginn meines Vortrags erklärt, wie das Verfahren ganz üblicherweise, das Gesetzgebungsverfahren abläuft. Das ist hier alles ganz normal gelaufen. Ich bin auch nicht in der Nacht- und Nebelaktion gewesen, sondern das hat sich also schon über entsprechend lange Zeit erstreckt. Das ist eine. Die Diskussion ist also zur besten Debattenzeit gelaufen und nicht irgendwie nachts. Also jeder hat wirklich alles verfolgen können. Von daher ist es also wirklich ein wichtiges Gesetz gewesen, was bei uns strittig und breit diskutiert wurde, wo es Änderungen gegeben hat und wo es im Übrigen auch völlig falsch ist zu sagen, es hätte neu eingebracht werden müssen. Es ist absolut üblich, dass wir einen Gesetzentwurf haben, der grundlegend verändert wird durch Anhörungen, durch Änderungsanträge, durch Mehrheitsbeschlüsse. Das ist Gott sei Dank bei uns in der Demokratie, so kann man dann nur sagen. Gott sei Dank, dass wir die Möglichkeiten haben. Im Übrigen nicht nur Änderungen durch Regierungsfraktionen. Ich selber war also auch längere Zeit in der Opposition und habe auch da also entsprechende Erfolge gehabt, dass man auch aus der Opposition durchaus, wenn man es sachlich begründet und vernünftig aufzieht, auch bei anderen Fraktionen Mehrheiten gewinnen kann. Gott sei Dank ist es bei uns in der Demokratie so. Also von daher völlig normal gelaufen. Dann ist es so, es kamen Vorschläge, man solle an der Therapie was verbessern. Es kamen Vorschläge, man solle also die LKAs stärken oder die Polizeigewalt stärken. Man sollte den Kinderschutz zweifellos verbessern, keine Frage. Muss man alles tun. Hat aber alles mit diesem Gesetz nichts zu tun. Weil indirekt steht hinter all diesen Vorschlägen, die alle richtig sind, aber nicht unbedingt in unserer Zuständigkeit. Also Therapie ist dann eine medizinische Geschichte. Ich sage jetzt mal, Polizeistärken ist eine Ländersache. Und Kinderschutz ist zwar beim Bundestag auch oder auch bei den Ländern, aber ist ein anderes Thema oder ein Thema, das auf breiterer Ebene entsprechend auch weiter verfolgt wird. Weil indirekt steht hinter diesen ganzen Vorschlägen, aber bitte geht uns nicht ans Internet. So, und genau das haben wir anders beschlossen. Wir haben gesagt, auch das Internet muss auf bestimmte Weise geregelt werden, dass man da vielleicht Korrekturen irgendwann vornimmt, ist was anderes. Aber jetzt zum Beispiel so, und da muss ich also wirklich gegenhalten, zu sagen, das Internet, das ist eine Technik, mit der sind wir als Generation aufgewachsen. Das ist auch ganz toll, das ist unsere Technik. Aber, und dann kommt der drohend erhobene Zeigefinger sehr indirekt, was ihr da jetzt macht mit dem Aufbau der Infrastruktur, das ist eine schlechte Technik. Und die wollen wir nicht. Und insofern muss ich die Gegenfrage stellen, wer entscheidet, was eine gute und was eine schlechte Technik ist. Weil das muss man sich dann auch überlegen, wer das entscheidet. Ne? Also ob man die eine Technik, da sagt man ja, der eine, und bei der anderen Technik sagt der eine nein, und der andere sagt ja, also es geht auch nicht. Dann ist das Problem Nutzen und Gefahren. Wo ist der Nutzen, wo sind die Gefahren? Das ist ein Abwägungsprozess. Da kann man auch nie 100% sicher sein, dass man also die richtige Abwägung getroffen hat. Aber in der Demokratie ist es nun mal so, egal ob einem das passt oder nicht passt, wir passen es auch nicht immer, dass Mehrheitsentscheidungen gelten. Und man muss dann für seine Position Mehrheiten einwerben. Wenn einem das gelingt, ist es gut. Wenn einem das nicht gelingt, ist man sehr ärgerlich und lernt die Kehrseite der Demokratie kennen. Die Kontrollgremien tagen zwar wahrscheinlich nur vierteljährlich, regelmäßig, sie sind zumindest gehalten, mindestens einmal im Vierteljahr zu tagen. Sie haben aber die Möglichkeit explizit eröffnet, dass sie jederzeit handeln können. Und es liegt dann an den Leuten oder an den finanziellen Kapazitäten, die bereitgestellt werden, wie oft die auch wirklich kontrollieren. Und Sie hatten dann gesagt, Sie fühlen sich nicht zu einer Randgruppe gehörig, aber Sie seien der Meinung, dass durch dieses Gesetz durchaus Randgruppen benachteiligt werden können. Ich würde das nicht als Randgruppe bezeichnen. Ich würde sagen, hier hat sich eine Mehrheitsmeinung etabliert, die wir im Moment als demokratisches Ergebnis hinnehmen müssen. Daran kann man gegebenenfalls irgendwo was ändern, in beide Richtungen. Das ist ja denkbar. Das wird ein Prozess werden. Es wird in Bezug auf Internet mit Sicherheit noch weitere Gesetze geben. Und da ist dann wirklich so der abschließende Satz. Ich finde es total klasse, dass die Diskussion hier heute von dem Usus initiiert wurde. Ich finde das richtig, dass wir darüber diskutieren. Wir werden noch sehr viel diskutieren über diese Themen, da bin ich sicher. Und insofern, also die letzte Bitte, während dieses Beratungsprozesses haben auch mich als Abgeordnete viele Mails erreicht. Aber diese Mails oder Anrufe oder Ansprachen lauteten alle, tut was, macht was, bitte macht was. Und zwar aus durchaus unterschiedlichen Richtungen, weil es hieß immer, macht was. Und da passt der Rat dann insbesondere an Jusus, aber auch an jeden, der heute hier ist. Man hat hier im Wahlkreis eine Abgeordnete, die beteiligt war an diesem Verfahren. Und die kann man auch während des Beratungsprozesses ansprechen. Es passiert sehr häufig, dass mich Bürger ansprechen und sagen, also das, was ihr da in der Mache habt, da habt ihr bei dir die Meinung dazu. Man diskutiert das miteinander. Also Jusus nur motivieren, sprecht mich rechtzeitig an, bevor die Beschlüsse gefasst sind. Hinterher auch gerne, keine Frage. Aber vorher wäre möglicherweise ja noch wirkungsvoller. Wenn ich jetzt mal die Hoffnung wecken wollte, ich hätte Nein gesagt, wenn ihr mich vorher angesprochen werdet. Nicht, dass ich dann missverstanden sei. Aber ich finde es, wie gesagt, richtig, dass ihr euch in die Diskussion anbringt. Tut das aktiv, hast du klasse gemacht. Kompliment. An dieser Stelle werde ich jetzt dann auch enden. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass ihr jetzt kommt und auch einen ganz großen Dank an euch mal hier vorne, dass ihr zu uns gekommen seid. Ich wünsche euch gute Verwendung. Da ist nur eben ein Wort, auch halt ein paar Stunden wirklich mit auf oder ein Knapp auf den Weg geben. Ich habe seit nunmehr 2 Jahren heute das erste Mal wieder inhaltlich eine solch erwischende Diskussion mit der Ableuchtung unten und von positiv und negativ erlebt. Ich finde es ganz toll, ihr jungen Leute, macht weiter so. Ihr seid die Politiker von morgen. Okay, dann könnt ihr auch noch kurz eine Sache anschließen. Wenn weitere Diskussionsbedarf ist, schreibt uns einfach eine E-Mail und wir leiten die dann an Martin und unseren Experten. Er kann es weiter, damit die Antwort wirklich schnell kommen kann. Oder ihr die Rechnung schreiben, wenn die Adresse da sind. Okay, dann noch einen schönen Abend.